Der ist da praktisch on fire da die ganze Zeit. Dieser. Kinder, ich weiß ja, schon jetzt, Mann, ey, die Karten sind weg. So, pass mal auf, hallo, wer bist denn du? Hallo? Na, sag mal. Hey, hippie hoppi, war erwartet oder was? Hallo? Ja, ich wollte wegen dem Grandmaster Flash Ticket dampfen. Wegen dem Grandmaster Flash, was wolltest du da? Ja, ein Ticket. Ein Ticket? Jo. Ja, den kann ich gut verstehen. Jo. Ja. Ich hab auch leider zu spät, ja. Ja, ja. Wie weit kosten die denn, André? Wie alt bist du denn? 17. 17? Ja. Da darfst du den da praktisch ja nicht kennen. Der ist doch vor deiner Geburt eigentlich. Die sind mir vor allem wichtig. Die Urväter des Hip-Hop. Du willst ihn kennenlernen? Wen? Na, Grandmaster Flash? Natürlich. Ach so, kennst du den? Nein, nee, also persönlich nicht. Aber persönlich? Ach so, aber ansonsten schon. Sonst viel unter ihnen, ja. Super. Ja. Weil du jetzt auch richtig der Hippie-Hoppie-Fraktion angehörst? Wie bitte? Weil du zu den Hippie-Hoppies gehörst. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden, Mann, oder? Ja, Mann, was geht, ey? Die Alten, die Neuen, ich liebe alle. Du liebst alle? Ja. Das ist schick. Das finde ich gut. Und was ist denn die Hip-Hop-fernste Musik, die dir doch trotzdem noch gefällt? Die Hip-Hop-fernste? Die vom Hip-Hop am weitesten entfernteste Musik, die du aber trotzdem irgendwie Dufte findest, wenn gleich du das vielleicht jetzt, sagen wir, auf dem Schulhof nicht sagen dürftest. Afrikanische Volksmusik, Trommel, Tai Chi, Indianermusik höre ich alles. Ah, Indianermusik? Ja, indianische Musik. Ja. Ach, da würdest du schon sagen, dass du, sagen wir mal, was Musik betrifft, ein bisschen aufgeschlossener junger Mensch bist. Ja, ja, natürlich. Das also, ist schön. Präsenzen sind mir nicht wichtig. Ja. Hip-Hop in allen Sprachen, alles. Ja. Ach, super. Okay. Na, dann bleib mal schön dran und hör schön zu. Hier wird heute, werden interessante Musiken zu hören sein. Aber die vielleicht deinen musikalischen Horizont, der mir schon weit genug scheint, aber doch noch erweitern könnten. Nee. Spitze, das, oder? Das wär schick. Das wäre schick, oder? Ja. Super. Aber mit der Karte, mit der Karte ist echt so schnell zu machen. Scheiße. Die sind weg. Ich selber habe auch keine. Aber selbst wenn ich eine hätte, würde mir nicht nützen, weil ich mitbaue, sondern nicht da bin. Ja, der hat irgendwie ein bisschen also nicht genau gesagt, ob wir jetzt anrufen sollen oder Brief oder Postkarte. Mein Lieber, das ist vielleicht dein nicht genaue Zuhören, ist vielleicht auf übermäßigen Drogenkonsum zurückzuführen. Kann das sein? Das ist ja unter den 17-jährigen Hippie-Hoppern, ist es ja durchaus verbreitet. Bei mir eigentlich nicht, aber... Bist du dir sicher? Ich denke schon, ja. Ja? Ja. Kein so ein Rumkiffen? Manchmal so ein bisschen, aber... Also wirklich so, nur manchmal ein bisschen? Dass ich mich so unter Kontrolle halten kann, so auf jeden Fall. Ja. Ja, was heißt denn? Naja, den Eindruck haben ja alle. Den Eindruck haben ja selbst die härtesten Kiffer, denen das Kurzzeitgedächtnis gänzlich abhanden gekommen ist und die sich zu keiner geistigen Konzentrationsleistung mehr imstande sehen. Oh. Oh, ja. Also... Wie oft denn, wenn ich mal fragen darf? Ach so, in ein paar Wochen einmal, so ein bisschen. Also so einmal alle 3-4 Wochen? Ja, genau so. Das ist also anständig, so kommt, soll es sein. Aber von anderen, also ich mache mir die Finger nicht selber schmutzig, ich nehme mal von anderen so. Ja. Also, gut, wunderbar. Ja. Dann bleib so. Ja. Musikalisch interessiert und offen und tolerant. Ja. Und hör schön zu, du wirst heute tuwinische Knastmusik mit Obertongesang und kräftigem Rauschen hören und ansonsten alles Mögliche an Musik. Cool. Es freut mich, so eine Zuhörer wie dich zu haben. Sagst du mir deinen Namen vielleicht nochmal? Sassoon heiße ich, Sassoon. Sassoon. Genau, Sassoon. Tag Sassoon! Sassoon Sayan, ja. Ja, dann, wo wir uns ja praktisch nicht begrüßt haben, sag jetzt mal Tag Sassoon. Tag. Spitze, vielen Dank für deinen Anruf. Jo, bitte. Okay, tschüss. Ciao. So, na, dann können wir doch anfangen. Ich wollte nur sagen, was ich eigentlich sagen wollte, ich weiß, ihr hastet ja, wenn ihr nicht gleich los telefoniert wird und gleich blablabla. Kinder, habt da ein bisschen, nicht Verständnis dafür, sondern nehmt es, akzeptiert es als was Wichtiges. Es geht darum, sich zu konzentrieren, es geht darum, Aufmerksamkeit herzustellen, oder dir darum, einen musikalischen Bruch erstmal zu produzieren. Und jetzt wird ein musikalischer Bruch produziert. produziert, wie er unter Umständen größer nicht sein konnte. Die Sendung fängt an, hallo, hallo, und danach erkläre ich dann, was das heutige Thema. Und das ist auch nicht so leicht. Also von daher setzt euch mal ruhig hin, hört genau zu, konzentriert euch, folgt der Ansage meines Themas, macht euch Gedanken und dann könnt ihr anrufen. Ihr wisst die Telefonnummer, oder? Ich gebe sie gleich nochmal, bevor die Sendung eigentlich angefangen ist, hier wird sie durch. Das ist die Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die gesachtdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl. 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Aber jetzt erstmal schön zuhören, dann auf die Themenansage achten, dann Gedanken machen und dann anrufen. Der Anfang ist insofern auch, glaube ich, relativ auf eine spezifische Weise philosophisch interessant, weil durch diesen Anfang die Sendung sich selbst in den eigenen Schwanz beißt, was immer das bedeuten mag. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Thank you. habe ich einen Schenk gekriegt. Und warum das? Weil der Kollege Langenfeld Autopause rausgedrückt hat. Dann hätte er praktisch, naja, ich meine, ist jetzt real, ist meine Schuld, aber selbst wenn es meine Schuld ist, ist es doch leichter, einen Kollegen anzuscheißen, als die Schuld auf sich zu nehmen. Und, der steht da draußen mit seinem Baseballschläger und kickt ganz grimmig hier ins Studio. Nee, der unterhält sich mit dem Kollegen Kerkhoff. So, ich habe ja versprochen, Kinder, ihr sollt doch jetzt noch nicht anrufen. Pass mal, jetzt mal ehrlich, warum rufst du, siehst du, aber, ach, da hast du aber Schreck gekriegt. Ja, und da auch Schreck gekriegt, oder? Warum rufst du denn jetzt an, sag mal? Ja. Hallo? Hallo? Ja. Hallo, ich bin Bert. Na? Ja, aber warum rufst du denn jetzt an? Ich hab doch eben ausführlich erklärt, jetzt bitte noch nicht anrufen. Naja, ich dachte, jetzt ist Zeit so. Nee, ist nicht Zeit so, sondern Zeit so ist. Warum? Zeit so ist, wenn ein Thema erläutert wurde von mir, wenn ein Thema genannt und erläutert wurde und dann der Aufruf an die Hörerschaft ergeht, bitte ruft an. Aber naja, doch nicht vorher. Warum denn nicht? Ein paar Minuten früher ist doch nicht schlecht. Nein, weil du das Thema überhaupt gar nicht weißt. Naja, ich dachte, ich ruf einfach mal so an. Ich wollte nicht mal so sprechen. So. Naja, aber ich bin aber nicht so zu sprechen. Ich bin doch hier auf Arbeit. Na, ich wollte dir mal was sagen. So. Verstehst du, ich kann doch jetzt hier nicht so rumquatschen, so praktisch privat. Na doch, kannst du. Nein, kann ich nicht. Ich krieg doch Geld dafür, na, du verstehst du? Das ist einfach ein Thema, das ist voll klar. Nee, dann hast du doch aber noch überhaupt gar nicht überlegen können. Na, das kann ich so. Das kannst du, glaube ich, nicht. Na, das kann ich im bekifften Zustand, das kann ich im normalen Zustand. Ja, na, dann ist das Thema Expropriation der Expropriateure und der Zusammenhang, aus dem diese Überlegung stammt und ob das heute noch eine Aktualität hat. So, na, dann überleg mal bitte, mein lieber junger Kiffer. siehst du? Das sagt ja niemand. Nee, na, darum jetzt halt's auch ja nicht. Jetzt lenk nicht ab. Du lenkst auf ganz billige Art und Weise ab und du merkst es nicht mal. Aber, oder du denkst, dass ich es nicht merke. Ich merke es aber. Also, das Thema ging wie bitte? Expropriation der Expropriateure und der Zusammenhang, aus dem das stammt, ob das noch praktisch noch gültig ist oder nicht. Kannst du buchstabieren? Expropriation der Expropriateure. Das kann ich nicht. Ja, ich kann nicht buchstabieren, aber selbst wenn ich es buchstabieren würde, würde es dir nicht weiterhelfen, bin ich mir ziemlich sicher. Sei ehrlich. Ja, nicht so richtig. Siehst du, und hinten kichert das junge Huhn, oder? Oh nö. Was heißt denn oh nö? Weil sind nur ein paar Kunden dort. Ein paar Kunden. Und hinten kichert der Kunde. Ja. Na supi. Mein lieber Freund. Expropriation der Expropriateure, der Zusammenhang aus dem Stamm, ist das heute noch aktuell oder nicht? Und bei welcher Hoffnung verbindest du damit? Oder welcher Enttäuschung? Ist aktuell, würde ich sagen. Ja, ist aktuell. So, jetzt schmeiße ich dich mal hier raus zur Warnung an alle anderen. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Mein lieber Freund. Und hier, ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. Hallo, wer ist denn da? Ja, genau. Die Fehlbarkeit des eigenen Handelns eingesehen. Hier auch. Und hier? Hallo? Ein unbelehrbarer. Haben wir nicht eben schon gehört? Naja, aber dann fangen wir an mit dem Thema. Habe ich nicht eben einen Themenvorschlag gesagt? Das war doch nur, um den Herrn aus der Leitung zu Weil der behauptete, dass er aus dem Stand so sofort zur Überlegung und zur Beteiligung bereit wäre. Ja, aber bei einem Thema, wo nicht mal 5% der Hörer wissen, worum es geht, ist das klar, oder? Nö, ist doch nicht. Find ich eigentlich ganz gut. Dann find mal bitte einen, der das ein Thema sagt. Warum, kick mal, wenn die Hörer das alles schon wissen, dann brauchen sie ja nicht zuhören. Die hören ja zu, um was zu lernen. Lernen kann man nur, was man nicht weiß. Gut, aber wenn man... Wenn man es weiß, dann braucht man nicht lernen und dann braucht man auch nicht zuhören. Aber wenn sie es nicht wissen, können sie auch nicht anrufen. Was? Naja, wenn sie... Nee, brauchen, naja, hast ja gesagt 5%, das reicht doch. Ja, dann rufen die 5% vielleicht nicht an. Die Hörer rufen doch nicht alle an. Nee, die Hörer rufen nicht alle an, aber wenn 5% Hörer mit dem Thema dazu was zu sagen haben, dann finden sich von denen vielleicht 20%, die hier anrufen und das reicht. Mehr brauchst du ja nicht. Man braucht da jetzt hier nicht so viel Anrufer. Aber wie viele Anrufer pro Sendung hast du denn? Weiß ich nicht, 20 vielleicht? Na gut, dann sind das 5% und davon 20% nur noch. Ist 5%, wenn ich davon sage, das wären jetzt 20 Anrufer, wären ungefähr die Hälfte von den 5%, dann sind 5% 40 Anrufer und dann sind 100% mal 20, wa? Halt. 20. Du hast 20 Anrufe pro Sendung, okay? Und 5% wissen, worum es geht. Das heißt, einer weiß, worum es geht von den 20. Bei 1 von 20 sind 5%. Nee. Ich habe gesagt, 20 rufen an. Und zwar, ja. wenn wir davon ausgehen, dass nur 5% ein Thema verstehen, weiß einer nur, was und davon ein Drittel anrufen oder davon die Hälfte anrufen, dann heißt es, dass 20 haben angerufen, 40 verstehen, 40 haben das Thema verstanden, 40 sind 5%, dann sind 100% 800. Du meinst nur Leute, es rufen also nur Leute an, die auch wirklich wissen, worum es geht, ja? Ja. Der tut's aber nicht, schon der Zweite, der es nicht weiß. Stimmt, du bist der Zweite, der es nicht weiß. Genau. Damit ist deine Theorie widerlegt. Nee, aber du bist aber nicht der Einzige, der anruft. Die Leitungen sind voll, mein Lieber. Dann hol bitte noch jemand rein und guck, ob dieser jemand weiß, worum es geht. Nee, muss er nicht. Naja, wieso? Wieso denn? Den weil ich jetzt gefunden. Weil ich jetzt erstmal das Thema erläutern würde. Ah, dann tu dies doch. Ja. Aber erst, nee, du kannst schön vor deinem Radiogerät, die Hände gefaltet, auf den Knien befindlich, zuhören und warten. Und nicht anrufen. Nee. Sondern erst ins Thema gestellt ist. Ja, genau. Aber nicht noch ein Lied spielen, oder? Doch, zur Erläuterung des Themas. Ah, hat das also direkt mit dem Thema zu tun? Ja, logisch. Gut. Das ist schön. Aber wie wär's denn, wenn wir noch auf deinen Auftritt auf der 10-Jahres-Feier eingehen? Ach, willst du darüber nicht reden? Nö, hab ich auch nicht so dankbare Erinnerungen daran. Ja, war auch nicht so. War so. War irgendwie die falsche Stimmung im Saal, die falsche Stimmung bei mir. Also wenn ich bei mir zu viel Alkohol, im Saal zu viel Alkohol. In deiner Hand noch ein bisschen Alkohol. Und dafür war dann aber wieder okay. Also die sonst noch nicht erfahren. Da soll man nicht mehr verlangen. Und die da waren, die wissen sie eh schon. Ach, naja, was soll ich da jetzt sagen? 10 Minuten ist real, oder? Ja, also weiß nicht. Die Anlaufschwierigkeiten hattest du erstmal und dann... Nee, Anlaufschwierigkeiten hatte ich nicht. Naja. Die Anlaufschwierigkeiten sind ja gewissermaßen meiner Produktionsweise eingeschrieben, wenn man das so sagen kann. Aber dieses Videoband, was ich 10.000 Mal wiederholt hat, da... Ja, das ist ja weiter, die hört eben dazu. Ja, aber da hat sich dann schon irgendwann der Unmut breit gemacht. Ja, ist ja auch richtig, soll ja auch. Aber damit hast du diejenigen, die dich nicht so gut kennen, ein bisschen verschreckt. Ja, ist ja, na, die sollten mich kennenlernen. Ja, aber dann haben sie mit Geld nach dir geworfen. Ja, das ist doch schön. Also ich meine jetzt, was will man mehr? Stimmt, da konntest du... Oder BHs und Geld. Ist doch super. Dein Bier und deine Zigaretten. Wurde nach noch jemand anderem mit BHs oder Geld geworfen? Soweit ich weiß nicht. Siehste, Zweck erreicht. Hast du das Geld dann auch eingesammelt? Ich habe es gar nicht gesehen irgendwie. Nee, ich war so großzügig und das für die Kollegen, für die Roadies liegen zu lassen. das ist meine soziale Ader. Stimmt, da hast du recht. Zumal ja keine Scheine geflogen sind, hätte ich mich dann wahrscheinlich schon gebückt, aber ja. Jetzt nach eben. Hätte ja auch in der Luft dann auch auffangen können. Genau, 1 Euro, 2 Euro, und das sieht doch auch unlässig aus. Aber wenn sich ein alter Mann da nach dem Euro bückt, ja, hat du nicht Angst gehabt, dass du getroffen wirst? Nee. Überhaupt nicht. Nee. Und wenn einer genau gezielt hätte auf deine Nase oder so? Naja, und? Naja, 1 Euro auf der Nase kann man doch leben mit, oder? Naja, aber. Naja, willst du mal ein Ding in die Fresse kriegen? Dann willst du was unangenehm ist. Na, siehst du, nein, ich ja auch nicht. Also insofern. Nein. Hat mich an Zeiten erinnert, wo ich habe ja durchaus aufgefordert, vielleicht kam mir daher, ich habe ja durchaus schon öfter mal aufgefordert, mit Geld zu werfen. Ja gut, aber das war aber schön. Ist denn nicht, aber das war doch sicherlich doch zu D-Mark-Zeiten, heißt nicht immer durch den Euro, das war teuer geworden. D-Mark-Zeiten, dadurch fliegt einfach mehr Geld. Da ist so eine Gegenreaktion im Publikum festgestellt. Nee, da fliegt mehr Geld, ist doch besser. So. Früher haben sie mit einer Mark geschmissen, jetzt schmeißen sie mit einem Euro. Oder mit 50 Cent. Nee, die haben schon mit Euro geschmissen. Aber was sind denn das für Leute? Ich meine, die haben kein Geld für ein Bier oder eine Portion Pommes sich zu kaufen, aber wer naja, aber Geld? Dieser Wahnsinn ist doch alltäglich, oder? Das stimmt. Die jammern doch rum, wenn jetzt basically der Kubikmeter Wasser 2 Cent mehr kostet zum Beispiel. Ja, und trotzdem... Aber schmeißen mit Geld rum oder kaufen ihr Bier an der Tankstelle, wo der teurer nicht geht. Heißt es, du bist ihnen wichtiger als das Bier, oder? Wahrscheinlich. Das ist doch super. Das finde ich eben auch. Deswegen war es doch ein gelungener Auftritt. Sag ich doch. Mit der Schlussfolgerung? Ja, der kam gut. So, da kam irgendwas zu sich selbst. Ja. Daran liegt mir doch immer sehr. Der Apfel fällt, das Geld fällt nicht weit, nein, egal. Oh, weder noch. Weder noch. So, wer warst denn du, dass ich mir mal deinen Namen merke? Ole. Ja. So, du hör jetzt mal schön zu, ich werde jetzt nämlich gleich das Thema erläutern und wenn du dann dazu ein Verhältnis hast, dann kannst du gerne anrufen. Ich bezweifle das es, aber... Das wird nicht leicht heute, Im Grunde könnte da mit ein bisschen überlegen, wie so oft in den Sendungen, könnte fast jeder anrufen. Mit ein bisschen überlegen. Aber vielleicht ist es manchmal schon zu viel, aber wir werden sehen. Ist natürlich auch extrem, also schon eine extreme Herausforderung, das heute Thema. Ja. Ich danke dir Ole, genau. Ja. Aber ansonsten ist es doch auch Pipifax, oder? Na, wir gucken. Worüber wollen wir reden? Deutschland sucht einen Superstar oder die Scheiße? Das wäre zu einfach. Genau. Nee. Ole, ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir auch. Okay, tschüss. Wir hören uns vielleicht später. Tschüss. Ja, tschüss. So, der Kollege Kerkhoff hat schon hier Anklagen Platz genommen. Das nützt ihm aber überhaupt gar nicht. Ich muss jetzt erstmal ein Thema kurz erläutern, um dann nochmal das Thema illustrierende Musik zu spielen. Ach, soll ich dir dein Mikrofon aufmachen? Ja, willst du so hier ein bisschen gut rumpöbeln? Fein, prima. Du bist ja ganz in meiner Hand, Kollege Kerkhoff. So, Kinder, worum soll's im heutigen Sprechfunk gehen? Total schwierig, aber in gewisser Weise auch total einfach. Ich habe mir diesen alten Wittgenstein-Satz, worüber man nicht reden kann, davon soll man schweigen, zu Herzen genommen und gedacht, ich würde heute, trotzdem es extrem schwierig ist, gerne mit euch über Sachen reden, über die ihr eigentlich nicht reden könnt. Also da wäre natürlich die erste Frage, gibt es Sachen, über die ihr nicht reden könnt? Welche Sachen sind es, über die ihr nicht reden könnt? Und vielleicht lässt sich darüber doch reden. Andererseits kann man auch darüber reden, über die Sachen, über die ihr nicht reden könnt. Warum kann man über die nicht reden? Was macht es so schwer, darüber zu reden? Also ist es ungefähr klar, ja, worüber Sachen, über die man nicht reden kann? Darüber würde ich mich heute gerne, ich weiß, es klingt anmaßend und größenwahnsinnig, darüber würde ich mich heute extrem gern mit euch unterhalten. Ich habe da zwei Musiken, die das Thema gewissermaßen den Nagel thematisch direkt auf den Kopf treffen. Nämlich einmal Tokotronic von ihrer, ich glaube, zweiten CD, dieser Mini-CD, die so 25 Minuten beinhaltet. Der Song, Mensch, wo ist denn jetzt hier die Blöde? Hier ist er. Ich muss reden, auch wenn ich schweigen muss. Also eigentlich die Umkehrung dieses Satzes, die Umkehrung des heutigen Themas. Und danach kommt dann NMA Numinen live, der genau den Satz singt, worüber man nicht reden kann, davon muss man schweigen. Das dann freilich nach dem Fritz-Kurz-Info. Hier erstmal Tokotronic. Ich muss reden, auch wenn ich schweigen muss. Darüber würde ich mit euch mit dieser Haltung solltet ihr anrufen. Wir reden heute über Sachen, über die ihr nicht reden könnt. Da habt ihr jetzt noch ein bisschen Überlegungszeit, ihr habt noch ein bisschen Zeit, euch dabei Tokotronic reinzuhören und dann jetzt nach dem Fritz-Kurz-Info dann tatsächlich hier los. Oh, was soll ich noch für Lieder schreiben, worüber man nicht singen kann, darüber das haben andere schon vor mir gewusst. Doch ich muss reden auch, wenn ich schweigen muss. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2. Fritz Info. 22.36 Uhr, das Wetter in der Nacht, erwarten uns meist nur wenige Wolken bei Tiefstwerten zwischen minus 3 und minus 7 Grad. Morgen wird es heiter und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 9 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Zwei polnische NATO-Soldaten sind heute bei einer Explosion im Norden Mazedoniens getötet worden. Ein NATO-Sprecher sagte, es handle sich um einen Unfall. Den Angaben zufolge sollte in der Nähe von Gumanowo ein Sprengkörper zerstört werden, der jedoch vorzeitig explodierte. Die UN-Chefinspektoren Blix und El-Baradei werden am Freitag ihren neuen Irak-Bericht im Weltsicherheitsrat vorstellen. Das wurde am Abend in New York mitgeteilt. Der Irak hat heute weitere Raketen zerstört. Erstmals wurden auch 5 Raketentriebwerke und eine Abschussrampe unschädlich gemacht, heißt es. Die USA haben das Al-Qaida-Führungsmitglied Scheich Mohammed anscheinend zum Verhör nach Afghanistan gebracht. Die Information kommt vom pakistanischen Geheimdienst. Der Scheich war am Wochenende in Pakistan gefasst und den USA übergeben worden. Bahnfahrer müssen sich am Donnerstag früh auf schwere Behinderungen einstellen. Die Lokführer wollen den Bahnverkehr bundesweit lahmlegen. Das hat die Lokführergewerkschaft GDL angekündigt. Und noch zum Sport. Der erste FC Kaiserslautern hat das Finale im DFB-Pokal erreicht. Der Tabellenletzte der Bundesliga bezwang am Abend Werder Bremen mit 3:0. Die Verkehrsdurchsage A10 Schönefelder Kreuz Richtung Dreieckspree Au zwischen Schönefeld und Königs Wusterhausen. Unfall, der linke Fahrstreifen ist blockiert. Und A12 Frankfurt Richtung Lener Ring zwischen Frankfurt West und Mulrose Bergungsarbeiten. Autobahn gesperrt. Die Polizei regelt den Verkehr, bitte Vorsicht. Hallo, ich bin Anja Schneider. Hallo. Samstag, dem 8.3. Das ist ja Frauentag. Ja, stimmt, klar. Und machst du was Besonderes? Ja, Dance Under the Blue Moon. Ja. Mit Frauen? Gute Idee. DJ-Frauen? Nee, aber wie wär's denn mal mit den Frauen der berühmt und beliebtesten DJs der Stadt? Wie jetzt? Ich rede mit Natascha von Dück, mit Rabea von Woody, mit Bea von DJ Klee, mit Marco von Disco, was sie so selber für Musik mögen, was sie sonntags so unternehmen, über ihre Lieblings-DJs, ihre Lieblings-Partys. Dance Under the Blue Moon Spezial. Der Stammtisch mit den Frauen der DJs. Mit viel Gerede, etwas anderer Musik und mit Anja Schneider. Samstag, 8. März. Und im Radio. Fritz! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Der große Emma Numinen war das mit einem alten, großen, philosophischen Satz des 20. Jahrhunderts, bevor man nicht sprechen kann. Darüber muss man schweigen. Genau das soll das Thema der heutigen Sendung sein. Ich würde mich gerne mit euch über Sachen unterhalten, über die ihr eigentlich nicht reden könnt. Und ich würde sagen, die ersten 5 Minuten der Gespräche hier dienen könnten, wenn ihr dann Interesse daran habt, könnten der Nachfrage dienen, wie denn dieses Thema behandelt werden soll, beziehungsweise könnte auch Vorschläge eurerseits beinhalten, zu Bereichen, von denen ihr denkt, dass die zur Sprache kommen müssten. Da hätte da Bereiche, von denen ihr gerne näheren Aufschluss erhalten würdet, ohne selbst davon gewissermaßen Ahnung unbedingt zu haben. Die Telefonnummer hier lautet... Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die gesagtdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl. 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, Kinder, da ist ja dann doch hier ein paar Anrufer, dann wollen wir mal anfangen. Hallo, wer bist denn du? Ja, schönen guten Abend. Ich wollte bloß mal nochmal ganz kurz auf das Thema von vorhin zurückkommen. Man kann sie auch auf Deutsch sagen, die Enteignung der Enteigner. Oder mit anderen Worten, ja, die Abschaffung des Kapitalismus. Ja, aber darum geht's doch jetzt ja nicht. Naja. Na, darum geht's jetzt nicht. Hans Heinrich, du bist ja nur jemand, der über alles immer spricht und gewissermaßen alles in extreme Klassenkampfperspektive bringt. Dich würde ich jetzt aber mal fragen, ob du nicht vielleicht zu dem jetzt von mir gestellten Thema tatsächlich was zu sagen hättest. Ja, da kann ich natürlich schon was sagen. Ja, aber Hans Heinrich, aber jetzt warte mal, das ist doch aber schrecklich. Wenn ich eine Sendung mache, worüber könnt ihr nicht reden, dass du dann gleich, also inbrünstigst sagen, natürlich kann ich dazu was sagen. Hans Heinrich, gibt es nicht so Momente, in denen du dich selbst und also wo du unsicher bist? Ja, also das Einzige, was, also ich bin zumindest der Meinung, man sollte möglichst keine Tabuthemen zulassen. Das Einzige, was ich als Tabuthema akzeptiere. Nee, das geht ja nicht um. Nee, Tabuthemen ist was anderes. Ich rede ja nicht über Tabuthemen. Ich rede worüber du nicht reden kannst. Worüber kannst du nicht reden? Ja, worüber ich nicht reden kann und nicht reden will, das ist ganz schlicht und einfach. Das sind ganz persönliche zum Beispiel das Sexualleben. Das sollte man als absolut. Jetzt sag doch mal nicht, das sollte man. Du machst doch nicht immer der Gesellschaft Vorschriften, Hans Heinrich. Sprich doch mal von dir. Warum kannst du darüber nicht reden? Ich spreche doch von mir. Nee, du wolltest gerade wieder sagen, das sollte man. Ja, also ich mache es nicht. Also ich bin der Meinung, dass man man jedem als reine Privatsache. Da soll man nicht rangehen, das ist jedem seine Privatsache. Aber jetzt verlangt doch jetzt aber keiner von dir, dass du dein Sexualleben. Dass du dein Sexualleben jetzt bei RTL 2 ausbreitest. Aber kannst. Es gibt keinen Zusammenhang, in dem du darüber reden kannst? Ja, also das ist eben das einzige Thema, worüber ich nicht reden will und nicht reden kann. Und das würde ich würde auch nicht machen. Warte mal, du kannst in der Öffentlichkeit darüber nicht reden, sagst du? Oder kannst du überhaupt nicht darüber reden? Ich würde niemals auf die Idee kommen, jemanden zu fragen, wie und wie oft er das macht, worum es geht. Also das würde ich sagen, das ist eine Sache, da soll man. Aber meinst du, dass Gespräche über das Sexualleben sich nur über wie oft und wie man es macht, darauf beziehen? Ja, ich weiß, dass aus Kollegenkreisen, wann manche so protzen und was sie können. Und ja, aber darum geht es ja nicht, Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Sexualpartner oder eine Sexualpartnerin hast, mit der kannst du auch nicht darüber reden? Ja, also das ist was anderes. Aber dann kannst du doch darüber reden. Ja, aber nicht, dass ich würde auch aber das ist doch mit jedem Thema so, dass man darüber nicht überall, also mit jedem Thema lässt sich nicht überall anbringen. Ja, verstehst aber, du, so wie man im Haus des Henkers nicht von der Axt redet, so redest du im Kollegenkreis nicht über dein Sexualleben und kann man wahrscheinlich auf einem Interkontinentalflug sollte man Gespräche über Flugzeugabstürze vermeiden. Das ist ja schon irgendwie, also da gibt es ja immer Orte, wo bestimmte Gespräche nicht möglich sind. Meine grundsätzliche Frage war, worüber gibt es vielleicht Sachen, über die du wirklich nicht reden kannst? Also ja, wirklich definitiv. Das habe ich ja nun eben schon gesagt. Nee, du hast ja gesagt, wir haben doch festgestellt, du kannst darüber reden. Zum Beispiel mit deinem Sexualpartner oder deiner Sexualpartnerin. Gibt es Sachen, über die du tatsächlich überhaupt nicht reden kannst? Nee, also du kannst letztendlich ansonsten kein Tabuthema. Also ich bin gern bereit, über alles sonst zu sprechen. Mit dieser einen Ausnahme, was ich eben angedeutet, aber sonst sollte man über absolut alles sprechen und da kann ich sollte man tatsächlich über alles sprechen? Ja, sollte man. Ja. Ich bin dagegen, irgendetwas zu tabuisieren. Besonders über die Probleme sollte man sprechen. Also man soll nicht verdrängen, sondern man soll möglichst kein Tabuthema überhaupt zulassen. Warum bist du so ins Verdrängen? Hast du nicht das Gefühl, dass du auch verdrängst? Nee, eigentlich nicht. Ich verdränge nicht. Also ich meine jetzt irgendwie vielleicht küchenpsychologische Vermutung wäre, dass dein drängendes Reden immer von Verdrängung spricht. Kann es sein? Ja, das ist ja schon fast ein ein jesuitischer Kopfstand. Also naja, oder vielleicht sagen wir nur einen dialektischer Weltblick. In, naja, in Hegel-Marx'scher Tradition. Um jetzt naja, mal in dein Fahrwasser wieder zu geraten. Also ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass ich auch sagen muss, wo haben sich Karl Marx und Friedrich Engels geirrt? Das ist für mich kein Tabuthema. Gut, darum geht's jetzt nicht. Hans Heinrich, ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Hi. Hi, wer bist denn du? Laura. Hallo, Laura. So, ist ja im, ist schon ein nicht ganz einfaches Thema, oder? Ja. Oder ist man doch, kann nicht darüber reden. Ist doch einfach? Naja, nee, die Frage ist, worüber? Ja, gibt es Sachen, also, über die du nicht reden kannst? Also erstmal wollte ich die ersten 5 Minuten darüber reden, wie ich mir die Sachen weiterführen kann. Und zwar wollte ich gerne mal von den Leuten wissen, warum manche Leute Schimpfwörter hier in den Mund nehmen können. Weißt du, zum Beispiel, ich habe eine Freundin, wenn sie richtig sauer auf mich ist, wenn ich richtig scheiße baue, dann fängt sie an, ich finde dich richtig blöd. Weißt du, warum manche Leute nicht? Denn aber sag mal, ist denn die eigentliche, ich finde ja, die eigentliche Frage ist, also für mich, warum manche Leute bestimmte Schimpfwörter in den Mund nehmen können. Warum, du findest es problematisch, dass manche das nicht können? Ich finde es eher problematisch, dass so viele das so unbeschwert können. Also ich bin ja jetzt, ich leide ja glaube ich jetzt auch nicht unter Schimpfwortgebrauchsarmut. Aber es gibt so ein paar Sachen, die kann ich dann irgendwie eigentlich doch nicht sagen. Na, sag doch mal. Na, kann ich ja eben nicht. Versuch doch mal. F-O-T-Z-E zum Beispiel. Kann ich eher nicht. Was heißt, naja? Eigentlich gar nicht. Wieso nicht? Ich finde das war, das ist jetzt wirklich. Nein, du findest es vielleicht nicht schön, aber. Nein, ich finde es nicht nur nicht schön, ich finde, es ist wirklich jetzt. Ist ja aber doch relativ gebräuchlich, oder? Wenn du im Lexikon nachguckst, dann heißt es Loch. Naja, gut, aber im Lexikon. Das Lexikon ist ja jetzt nicht der Ort, in dem, der den Schatzkästchen deutscher Schimpfworte werfen. Das Wort gibt's nicht, weißt du? Das bringt nicht so zu jemandem zu sagen, Loch. Ist doch, ach naja, das ist jetzt aber billige Wortspiel. Damit kannst du ja irgendwie alle zu übersetzen. Was bedeutet denn das? Das bedeutet letztendlich immer alles, was irgendwie bekloppt ist. Es geht doch bloß darum, dann so ein Tabuwort gewissermaßen laut herauszuschreien. Was ist ein Schimpfwort von dir? Ich sag sehr oft Scheiße, also. Naja, und? Aber ich meine, dann kann man, naja, Scheiße, was ist denn das? Das sind jetzt Stoffwechselendprodukt. Ist ja nicht viel anders als Loch, oder? Was ist, also, wenn es übersetzt, dann werden die irgendwie alle lächerlich, die Schimpfworte, und haben irgendwie, keine. Kann auch jemand Stoffwechselendprodukt sagen, ist auch eine Beleidigung. Ja, dann versteht kann auch jemand Loch sagen, ist es ohne Beleidigung. Also du findest es nur irgendwie ein bisschen komisch, also aber nur weil du es jetzt so übersetzt hast und es komisch finden willst. Ich finde es blöd. Ansonsten, also dein Problem ist, warum? Also mein Problem ist tatsächlich eher, warum können Leute einfach immer so Schimpfworte sagen? Das klingt ja dann doch schrecklich. Mhm. Und warum kommen alle Schimpfworte entweder aus dem Tierbereich oder gewissermaßen aus dem Unterleib? Oder aus dem Pflanzenbereich. Die wichtigsten. Was, ein Pflanzenbereich? Naja, Nieselprim oder was? Sag mal, einen Kräftchen. Aus welchem Bereich? Die kommen von überall. Nein, stimmt nicht. Ja, immer Tiere oder genital? Genital an. Wörter wie Wichse, was man ja eigentlich auch nicht sagt. Das ist ja auch extrem. Wichser oder was? Ja, Wichse. Naja, das ist doch natürlich auch Unterleib. Also jetzt sag doch mal, du wolltest doch mal jetzt ein Wort aus dem Pflanzenreich sagen, ein Schimpfwort aus dem Pflanzenreich, da wäre ich ja sehr gespannt. Fällt mir kein Schimpfwort ein. Nein, da gibt's keine. Sag doch, warum kommen die immer... Das kommt aus dem Pflanzenbereich, das heißt geil. Ja, aber das meint natürlich sexuell, hat ja den sexuellen Unterton natürlich. Ja, aber geil heißt, wenn eine Pflanze sich der Sonne entgegenstreckt. Ja, aber nicht nur eine Pflanze, sondern das betrifft auch Tiere und durchaus Menschen. Und betrüber heißt nicht, wenn sich eine Pflanze der Sonne entgegenstreckt. Ja, das heißt vielleicht auch, aber nicht nur. Ja, das meine ich ja auch bloß. Wir haben einen Lehrer gefragt und der hat dann großkotzig erzählt, ja, jetzt kommt das von der Pflanze. Hat er uns so ja, und ihr habt alle geglaubt. Du hast es alle geglaubt. Ja, was Soll ich darüber erzählen? Wenn du mir 45 Minuten erzählst, dass es von Pflanzen kommt, soll ich danach sagen, kommt nicht von Pflanzen? Ja, wenn es nicht von Pflanzen kommt, dann kommt es nicht von Pflanzen. Ah, toll. Mein liebes Kind, mein lieber... Was weißt du? Was? Woher weißt du? Na, weil ich irgendwie Gedanken gemacht habe, weil es irgendwie Wörterbücher gibt. Kann man nachkicken. Kick mal im Lexikon nach. Da brauchst du nicht 45 Stunden irgendwie Lehrer, 45 Minuten irgendwie Lehrer anhören. Dann musst du 10 Minuten lesen, dann hast du es auch raus. Laura, Laura! Warum können Leute einfach so eklige Schimpfworte in den Mund nehmen? Kannst du mir das erklären? Das ist eine Frage, ja. Ja, das ist eine Frage. Siehst du, das sind die guten Fragen, die sich nicht so leicht beantworten lassen. Toll, und jetzt sitze ich hier und kann sie nicht leicht beantworten. Ja, super. Naja, da ist doch vielleicht eine Gelegenheit, sich Gedanken zu machen, oder? Was sagst du jetzt? Einige Leute. Wie bitte? Ja, ich überlege. Das ist schon mal schön. Es ist so, wie wenn man fragt, warum können einige Leute reden, ne? Toll. Nö. Ja. Gibt's keine Antwort drauf. Versuchst du das, meine Antwort zu finden? Nee, ich will jetzt, also ich glaube, ich kann eine Antwort geben, aber ich will sie dir jetzt auch nicht geben. Das ist eine bescheuerte Frage jetzt. Nein, Fragen, die du nicht beantworten kannst, sind bescheuert, oder was? Das sind doch die einzig interessanten Fragen, die man nicht sofort beantworten kann. Fragen, die man sofort beantworten kann, sind da ja keine Fragen. Da hat man es vorher gewusst. Ist doch Blödsinn. Ist doch langweilig. Findest du nicht? Also wenn, warum soll man neugierig sein? Warum soll man irgendwie was kennenlernen wollen? Nee, warum soll man was lernen? Ich frage ein bisschen anders, dass sie vielleicht beantworten kann. Warum ist der Gebrauch von Schimpfworten so extrem verbreitet? War der das schon immer? Kannst du auch nicht beantworten. Ist aber nichtsdestotrotz eine gute Frage. Warum stammen alle Schimpfworte aus dem Sexualbereich, aus dem Fäkalbereich oder aus dem Tierreich? Ja. Warum geht's immer um Scheiße, Schwanz oder Schwein? Schwanz ist doch eigentlich auch? Ja, doch, weiß ich doch eigentlich. Jetzt hör auf mit deinem Eigen. Nee, auf mit deinem Eigen. Warum gibt's keine Schimpfworte aus dem Bereich der griechischen Lyrik? Warum gibt's keine Schimpfworte aus dem Bereich der Autoersatzteile? Warum gibt's keine Schimpfworte aus dem Bereich der Markenprodukte? Warum kommen die alle? Warum alle Scheiße, Schwanz, Schwein? Da kannst du jetzt noch ein Weilchen überlegen. Ich hoffe, du bist noch schön nachdenklich, Laura. Wir hören nochmal Tokotronic, die durchaus nochmal hier im Zusammenhang mit dem, was hier heute Thema ist, einen Song machen über Sex, kann man nur auf Englisch singen. Da haben sie, was meinen Erfahrungsbereich betrifft, irgendwie recht. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Allzu leicht kann's im Deutschen peinlich klingen. Und doch gibt's ein Verlangen zu beschreiben. Den Teufel mit dem Belzebub vertreiben. Und hier ist, ich rede von bestimmten Dingen. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Über Frauen kann man schlecht im Deutschen fluchen. Solltest nicht versuchen. Und doch, wenn man sucht, was man begehrt, wird das Suchen fluchenswert. Und hier ist, ich rede von bestimmten Dingen. Über Sex Sehnsucht kann man nur schlechte Lieder schreiben. Man neigt doch sehr dazu zu übertreiben. Und doch, man tut es ungefähr. Mit jedem Lied ein bisschen mehr. Und hier ich rede von bestimmten Dingen. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Und hier ich rede von bestimmten Dingen. Über Sex sind ja so klug, die Jungs von Tokotronic, dass man irgendwie auch denkt, dass das vielleicht so Frühgreise sind oder irgend sowas. Ich, wir sind ohne ich, Kinder, wir telefonieren hier weiter über Sachen, über die man nicht reden kann, über die ihr nicht reden könnt. Ihr müsst nicht unbedingt darüber reden, würde vielleicht reichen, wenn ihr sagt, worüber ihr nicht reden könnt und vielleicht auch warum. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, dann telefonieren wir hier los. Inzwischen ist schon der halbautomatische Anrufbeantworter übrigens auch geschaltet. Den könnt ihr auch anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731. 39, 32. Hallo, hallo, wer bist denn du? Hallo? Da haben wir aber jetzt hier gerade ein fremdes Privatleben drin. Wie jemand mit seinem Löffelchen im Kakaoglas klickert. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Alte Fresse. Oh, oh, oh, oh, ein großer alter Mann. Hallo, wer bist denn du? Hallo, der ist Alex. Hallo Alex. Na? Na? Ich weiß ja nicht, worüber ich mit dir reden soll. Ah, warum? Hast du Thema hast du hoffentlich halbwegs mitgekriegt. Ja. Ja? Sachen, über die man nicht reden kann. Ja, genau. Ja. Hm. Und da gibt es jetzt bei dir so viele Sachen, dass du jetzt gar nicht mehr sagen kannst, oder wie? Ja, genau, da bin ich völlig sprachlos. Ja, ja, merke ich schon. Worüber kannst du denn am besten nicht reden? Ich kann darüber nicht reden, wenn ich nicht weiß, um was für ein Thema es geht. Aber ich kenne ja das Thema. Deswegen kann ich ja drüber reden. Ja. Schwierig, schwierig. Naja, geht so. Ja. Ja. Hm, aber ich weiß eins. Na? Ich wollte den Robert grüßen. Jetzt bin ich verkehrt, wa? Ah, jetzt bist du ganz verkehrt. Hallo, wer ist denn da? Hallo, Rutter? Hallo? Hi, hier ist Session 23. Wer? Ja, hier ist Session 23. Hier ist nur so ein Film. Session? Ja. Was ist ein Sashman? Das ist eine Namensableitung von meinem Namen. Ach so. Und warum 23? Gibt's davon so viele? Nein, nur wegen dem Film und wegen der Story halt so. Ach so. Bist du auch so Hacker und so? Ja, aber darüber kann ich nicht reden. Genau. Nein, ehrlich? Nee, ein Hacker bin ich nicht. Um Gottes Willen. Sondern? Nee, nur, warte mal, jetzt was ich verschluckt, bin ich ganz aufgeregt. Ja. Nur Informatikstudent, mehr und mehr. Ach so. Warum klingst du so weit weg? Hast du da eine Freisprechanlage? Nee, na, ich fahre gerade Taxi hier, nachts. Ach so, du bist Taxifahrer? Ja, nebenbei nur. Ja, ja, ja, ja. Nur Semesterferien und da kann man ein bisschen was dazu verdienen. Da muss man aber, ey, da muss man echt eine Heavy-Prüfung erstmal machen, oder? Also du bist ja wahrscheinlich jetzt nicht in sagen wir mal, in treuen Brizen-Taxifahrer. Nee, in Cottbus. Oh, in Cottbus? Naja, das ist ja noch überschaubar. Ich habe jetzt gleich wieder irgendwie arroganterweise an Berlin gedacht. Nee, wäre cool, aber nee. Aber ist schon irgendwie Berlin ist dann 10-mal Cottbus, oder? Genau. Von der Größe, oder? Stimmt das ungefähr? Von der Straße, wie viele Straßen, weiß man, wie viele Straßen es da in Cottbus gibt? Lernen? 160 oder so. Also 160? Na, das kann man sich aber noch easy lernen, kann man auswendig lernen. Nee, das geht schon. Ja. Nee, also, soll ich sagen, worüber ich nicht reden kann? Ja. Also ich kann zum Beispiel nicht reden mit, in der Beziehung mit meiner Partnerin über Probleme der Beziehung. So ganz allgemein, über allgemein, also so egal, was das ist? Oder nein, sind sie so bestimmte? Na, kommt drauf an, na, vielleicht dann über Sachen, wie soll ich das sagen, grundlegende Dinge, also wie ich jetzt mein Leben vorstelle, wie das jetzt später werden soll, und wenn sie dann total andere Dinge sieht und will, und ja, ich bin auch ganz aufgeregt, warte mal. Ganz ruhig. Ja, aber beschreib doch mal so einen Grundkonflikt, der da so entsteht bei euch oder entstanden ist oder in dem sich jetzt so abzeichnet. Weil du sagst, wenn sie irgendwas anderes will und so, oder wie es weitergeht. Na, zum Beispiel meine letzte Freundin, da war so, die hat das Leben halt schon so ausgemalt. Die hat die Wohnung eingerichtet und die hat, ja, wirklich alles so gemacht, und das war alles gar nicht so mein Ding. Und ja, und dann hatte sie schon ein Kind und dann hatte ich gar keine Probleme. Ich bin sehr kinderlieb. Also ja, bloß, da gab es noch in der Erziehung so Differenzen, wie ich jetzt mein Kind erziehen würde und wie ihr Kind erzogen hat. Ja. Ja, und dann. Das war jetzt aber nicht ihr eigentliches Problem, sondern ihr Problem. Dein Problem war jetzt, dass sie gewissermaßen schon die Tapete im Kopf hatte. Ja, na, aber das ist ja, das ist ja nur so, also eigentlich ist es mir Bockwurst, dass so Tapete da dran hängt. Ja. Nur das ist ja dann sozusagen das äußere Hölzer. Ich fühle mich dann so eingesperrt, weißt du? Mhm. Ja, und darüber kann ich mit ihr nicht reden. Also mit Leuten, mit Kumpels. Wär das ein Problem gewesen, was man mit Reden hätte lösen können? Also vielleicht ist es ja auch bloß die Ahnung gewesen, dass die gewissermaßen ein anderes Leben leben will, als du leben willst. Ja, aber das kann ich ja nicht sagen, weil dann kann ich ja gleich sagen, okay, das funktioniert nicht, oder? Naja, das meine ich. Also dass eigentlich darin, dass da Reden ja nicht viel Sinn macht, sondern weil es wirklich darum geht, es gibt zwei völlig verschiedene Lebensentwürfe, die irgendwie nicht zusammenkommen können. Ja. Und wo man vielleicht drüber reden könnte, aber dann eigentlich nur sagen könnte, dass es nicht klappt. Oder aber eben nicht reden kann drüber und dann wird sein lässt. Genau. Ja. Gut, das war jetzt eine Freundin, die da mit der schon vorbei ist, oder? Ja, es ist jetzt kurz vorbei, ja. Ja. Ach man, du klingst so traurig. Das hört sich so an, als ob es jetzt auch noch eine neue Tier war. Nee, ich habe das halt auch gar keinen Kopf für was Neues. Das ist zu viel Stress. Ich muss zu viel arbeiten jetzt. Und sag mal, ist Stress wirklich, kann Stress verhindern, dass man sich verliebt? Ja, na, wenn man keine Leute sieht und wenn man keine jungen Damen kennenlernt, dann... Ach so, naja, aber als Taxifahrer lernt man jede Menge junger Damen kennen, oder? Ja, weil ich am Dienstagabend und nicht in Cottbus. Ah, ist da so ja kein Verkehr jetzt am Dienstagabend in Cottbus? Also ich hatte bis jetzt 3 Fahrten. Und das waren so Kleckerfahrten für 5 Euro. Also ich habe noch nicht viel verdient heute. Seit wann? Seit um 7. Oh. Nee, Dienstag ist immer sehr, sehr, sehr wenig los. Ja, da sitzen alle zu Hause an Radio, wa? Naja, ich glaube eher nicht, aber gut. Ich meine, die können ja auch vorbeikommen, können auch bei mir im Autoradio hören. Ja. Sag mal, aber gibt's darüber hinaus, also sag mal, diese so Beziehungsreden, dass es da manchmal Schwierigkeiten gibt, insbesondere wenn es so ganz gravierende Sachen sind, wo man die Ahnung, vielleicht von vornherein die Ahnung hat, dass es Reden sowieso nicht ändert oder nicht erreichen kann, ist ja das eh. Gibt's von dir in Bezug auf dich so Sachen, über die du nicht reden kannst? Die du wesentlich nicht erlebt hast oder die dich betreffen oder die so ein innerer Stress oder Konflikt oder Ärger oder was sind? Ja, eigentlich rede ich über alles. Also, außer Probleme, die mich betreffen, ja. Also darüber rede ich gar nicht gerne. Weil das sind meine und die bewältige ich erstmal selber, und wenn ich die bewältigt habe, dann kann vielleicht mal jemand mit mir reden. Aber wenn ich sie bewältigt habe, in meinem Kopf, in meinem Denken, dann brauche ich auch nicht mehr darüber reden, weil dann sind sie ja nicht mehr da. Und was ist so ungefähr das älteste Problem, was du mit unbewältigt mit dir rumschleppst? Unbewältigt mit mir rumschleppe? Ja. Was gewissermaßen noch ein Problem immer ist, worüber du eigentlich noch nicht reden kannst. Gibt's, glaube ich, da. Also gibt's nicht. Nee? Nee, ich habe ziemlich... Hast eher so Kurzstreckenprobleme? Ja. Na, und wenn, dann bewältigt die halt gut, weil... Ja, weil ich mir dann halt Zeit nehme für mich und oder halt, ich habe eine sehr gute Familie, also ich bin in einem guten Haus aufgewachsen, wo ich halt auch hingehen kann und mit den Leuten reden kann oder auch Freunde, mit denen ich reden kann. Ja. Ja, und also ich bin da auch sehr offen und ich höre dann auch gern zu und dann rede ich mit keinem und also es geht schon. Halt bloß in einer Beziehung ist es immer sehr, sehr schwierig. Finde ich, ja. Immer? Oder also ich meine, wie viel Beziehungen? Sie werden sagen, aber es gibt doch auch unpolitische Sendungen. Oh, ja, eben, liebe Eltern. Fehler. Weil du sagst immer, wie viele so Beziehungen hast du denn durch? Dass du sagst, das ist immer, fällt dir immer schwer. Na, so viele Beziehungen habe ich noch gar nicht durch. Nur, na, wenn, dann war es halt ein bisschen länger und dann kamen dann halt Probleme, oder habe ich dann halt Dinge gesehen und darüber habe ich dann halt nicht gesprochen und dadurch ist es dann aber auch kaputt gegangen, weil ich ja nicht darüber gesprochen habe. Sondern weil ich mir dann sozusagen alles nur so ausgemalt habe, wie ich das sehe und was ich falsch finde. Und gibt's da so eine Sache oder eine Frau oder eine, wo du bedauerst, dass du darüber nicht geredet hast, weil sich dadurch Reden hätte lösen können? Nee, bis jetzt noch nicht. Also eigentlich hast du schon auch immer die Ahnung gehabt, es hat doch keinen Sinn, darüber zu reden. Also, oder das Reden ändert nichts. Ah, neuer Fahrgast, nee. Nee, da spielt, vielleicht hört es ja einer von einem anderen Taxifahrer an und spielt sich ein bisschen Funk. Ah ja. Na dann grüß die Kollegen. Ja, fertig. aber meine Frage hast du trotzdem nicht beantwortet. Nee, da muss ich überlegen. Nochmal. Ob du nur deswegen immer, also ob eine Frau oder eine Beziehung oder so ein Problemkomplex in einer Beziehung mit einer bestimmten Frau, wo du dich heute ärgerst, dass du da nicht geredet hast, weil das hätte doch vielleicht doch was ändern können. Nee, glaube ich nicht. Also du hattest schon immer die Ahnung, darüber zu reden lohnt sich sowieso nicht, weil... Genau. Ja, ich glaube, ich habe vielleicht in meinem Hinterkopf so eine Art Märchenbuch und wenn dann meine Partnerin in dieses Märchenbuch nicht mehr so ganz reinpasst, dann kommen halt diese Probleme und dann möchte ich darüber auch nicht reden und dann musst du auch wieder aus dem Buch raus. So. Und dann musst du wieder aus dem Buch raus. Nee, du merkst immer bloß, dass er nicht ins Buch reinpasst. Das ist eigentlich ein Problem, das ist oder? Genau. Ja? Genau. Was hat er gesagt? Ist ja gut, hat er gesagt. Sag mal, das war aber kein schöner Kommentar, oder? Ich weiß auch nicht. Mein lieber Freund, wer war denn das? Welche Nummer war denn das? Wollen wir den hier anprangern? Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht so lange Taxifahrer. Also, schade. Sonst hätten wir jetzt zum Boykott aufrufen können und sagen, alle Leute sollen lieber im Regen nach Hause gehen, als mit so bösartig kommentierenden Kollegen nach Hause fahren. Naja. Alex, ich danke dir für deinen Anruf. Jo, okay. Und drück dir die Daumen, dass da vielleicht noch jemand kommt im Cottbus. Wo stehst du denn gerade? Vielleicht hört. Ich stehe gerade an der Post. An der Post, wenn jemand. Wenn vielleicht eine junge Frau einen kommunikationsunfähigen, taxifahrenden Informatikstudenten kennenlernen will, dann nischt hin zur Post. Da sitzt Alex im Taxi. Na, Sascha hört sich eigentlich. Ach, Sascha! Ja, na. Achso, ja, Mensch, scheiße, hab ich dich Sashman. Sashman, genau. Sashman. Also Sascha, genau. Der sitzt da. Na, okay. Und da stürmen sie ran, oder? Nee. Übergewichtige Blondinen. Die schlafen schon alle hier in Köln. Ach, bitte. Nicht zu vergleichen mit Berlin. Sascha, vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke fürs Zuhören. Okay. Tschüss. Tschüss. So, wie machen wir weiter? Wir machen jetzt hier folgendermaßen weiter. Ich würde jetzt gerne erstmal den halbautomatischen zu... lieber jetzt erstmal den die Fortsetzung des Zusammenschnitt-Hörspiels von David, The Talk Funkers. Ihr wisstet aber, ich werde nicht müde, Jahr für Jahr, Woche, Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche, Sendung für Sendung immer wieder anzusagen. David schneidet die Sendung mit, baut dann daraus immer irgendwelche anderen Hörspiele. Also was da von mir zu hören, das ist nicht irgendwie in einem Studio oder so eingesprochen, sondern entstammt in aller Regel der vorigen Sendung. Und David setzt sich dann frech als alle möglichen Figuren, unter anderem Bernd Göke, da rein und konstruiert wundervolle Hörspiele, die übrigens dann auch immer entweder unter www.megadavid.de oder www.kuttner.de irgendwie nochmal zu hören oder runterzuladen sind. Wer hier nicht ganz mitbekommt oder wer sie alle haben will, muss dann da eben auf die eben genannten Seiten gehen. Und danach kommt ein schönes

Geschichte einer Band. Nächste Woche, nächster Teil. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ein kleiner blöder Junge steht drin, Gott, mein Gott, heule rief, heule rauf, heule hoch. Wir schauen uns ins Gesicht und der Junge spricht, doch ich verstehe ihn nicht. Dann hole ich meine Knüppel, spring rüber zu meinem Kopf, heule rief, heule rauf, heule hoch. Dann schlage ich nun gedruckt die kleine blöde Junge. Bis der Junge spricht. Bitte schlag mich nicht. Dann schlag ich doch mal kräftig, mach ich dich kräftig zu. Holleri, hollera, hollero. Der Junge reicht zurück und ich den Knüppel zück. Dann der Junge schreit, bis der Knüppel ihm zerknallt. Dann der Junge fällt, niemand ihn zerknallt. Dann der Junge weg. Jetzt liegt da unten im Dreck. Paar kleine blöde Belger stehen unten vor Balkon. Holleri, hollera, hollero. Die schreien zu mir rauf, mach unten die Tür auf. Ich mach sie auf und das kommt raus, meine fleischwissende Maus. Die Kinder rennen fort an einen fernen Ort. Die Maus schnell hinterher, die Kinder waren nicht mehr. Meine fleischfressende Maus, die saugt die Kinder aus. Sie saugt sie aus, dann macht sie Brot aus den Kindern, die waren tot. Das macht sie auf, mit Kindern, die waren tot. Meine kleine braune Maus, die saugt die Kinder aus. Die kleine braune Maus lasse ich aber nur raus, wenn die Kinder mich stören. Dann saugt sie die Kinder auch ganz, ganz fleißig aus. Meine coole kleine Maus. Wieder am Balkon, Kinderspielchen schon. Holleri, hollera. Hollero, ich ruf doch mal her, ich hab da ein Gewehr. Die Kinder gucken gleich, die sind jetzt ziemlich gleich. Die Kinder laufen fort, sie bleiben nicht am Ort. Ich ruf noch hinterher, hey, ich hab doch ein Gewehr. Holleri, hollera, hollero, gleich schieße ich dann auch. Auf einmal seh ich auch. Dann gibt's eine Explosion, das Haus fällt von seinem Thron. Ich denke jetzt, das war's, die Kinder sind nun Arsch. Das war es nun für heute, und die dummen Leute, tschüss. Ja, das war ein ganz schön schlimmes Lied. Aber ich würde das sowas natürlich nicht tun. Aber es kann immer mal sein, dass einem sowas passiert, dass ein blutrünstiger Mensch etwas mit einem anstellt. Ja, das kann leider passieren. Na gut, was war denn dieses schöne Lied? Tschüss! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir reden heute über Sachen, über die ihr eigentlich nicht so richtig reden könnt. Also, ihr sollt jetzt nicht unmittelbar mit mir dann darüber reden, wenn soll, also ich meine, es sollen ja wirklich Sachen sein, über die ihr wirklich nicht reden könnt, aber vielleicht könnte man trotzdem so ganz abstrakt oder ganz allgemein erstmal benennen, worüber ihr nicht reden könnt. Vielleicht kann man erörtern, warum ihr nicht darüber reden könnt oder mit wem oder wie ihr darüber nicht reden könnt. Wer also dumm sein will in der heutigen Sendung. Wenn Sie glauben, sich zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Hallo, hallo. Hallo, hier ist der Sören. Hallo, Sören. Ja, ich weiß, was, worüber man nicht reden kann. Über irgendwelche weltpolitischen Themen. Kannst du nicht reden? Oder ja. Du sagst, kein Mann. Kann ich nicht reden. Warum kannst du darüber nicht reden? Weil man darüber keinen Plan hat. Irgendwie. Weil man sieht irgendwas in den Nachrichten, tralala, Hauptsache, hat mich nicht gesehen, schlag mich nicht tot, so, ja. Ja. Und dann, wie war das? Und dann, nächsten Tag richtet man sich darüber auf. Und so, Aber meinst du nicht, was ist jetzt der eigentliche Punkt, dass man keine, was meinst du mit keinen Plan hat? Dass man keine Ahnung hat, dass es vielleicht so kompliziert und so spezialistisch ist, dass ja. Auskenner? Man hört davon irgendwas in den Nachrichten, so, hat irgendein paar Wörter aufgefangen, so, und dann hat man keine Ahnung darüber und dann riecht man sich darüber auf, so. Und du meinst, wenn man eine Ahnung hätte, könnte man darüber reden? Ja, denke ich schon. Aber man stellt doch auch fest, dass es so ganz dolle Spezialisten, richtig extrem Auskenner gibt, die sich aber völlig zerstreiten, also völlig unterschiedliche Auffassungen sind. Ja, so eine Leute gibt's auch. Nein, so eine Leute, also ich meine bei allen Geschichten, also nehmen wir jetzt einfach so ein Beispiel. Soll man Krieg im Irak, ja oder nein? Und dann gibt es irgendwie Auskenner, ja, muss unbedingt sein, anders geht's nicht. Und dann gibt es andere Auskenner, sagen, nee, auf keinen Fall, wäre das Schlimmste, was passieren kann. Ja, also was man daran zumindest ja sieht, ist, dass eine bestimmte Form von Spezialismus vor Fehlern oder vor Dämlichkeiten oder vor Idiotien nicht schützt. Ja. Das heißt, man kann ja möglicherweise auch ohne hochspezialisiert zu sein, trotzdem darüber reden oder eine Haltung dazu haben. Ja, stimmt schon. Man bildet sich ja die Meinung durch die Medien, die man tagtäglich so irgendwie mitkriegt. Also. Ja, aber man hat ja dann aber auch noch andere Möglichkeiten, sich zu informieren. Man kann einerseits lesen, man kann sicher im Internet ein bisschen rumrecherchieren. Ja, Moment, das sind ja alles auch Mediums irgendwie. Sind auch alle Medien, ja, aber... Ja. Die helfen einem ja bei der Meinung. Ja, aber eine Welt ohne Medien wäre irgendwie auch schwer vorstellbar. Ja, das stimmt. Oder? Stimmt, dann hat man ja keine Themen mehr, worüber man sprechen könnte. Nee, nicht nur keine Themen, sondern ich meine, in den Medien, also die kann man ja kritisieren und kann da sagen, das sind schreckliche Medien und da lügen viele davon oder so. Aber andererseits entstehen ja dadurch doch irgendwie Weltbilder in den Köpfen, die ja irgendwie auch praktisch sein müssen, die ja doch irgendwie auch funktionieren, oder? Ja, aber manchmal funktionieren die nicht immer positiv, das ist nicht so schlimm. Nee, nicht immer positiv, aber vielleicht kann man sich dann auch trotz, unabhängig von der zu Hochspezialistentum, vielleicht kann man sich doch auf eigene Erfahrungen beziehen. Das stimmt. Und meine Erfahrungen sind, was man so hört, muss man nicht immer glauben, also. Das ist zum Beispiel eine, aber vielleicht ist es jetzt auch noch ein bisschen undifferenziert. Man muss, also ich meine, eine andere Erfahrung ist, warum sagt einer was? Also welche Interessen hat der möglicherweise dabei? Ja. Oder? Also ich meine, wenn du einen Spezialisten, Herr Professor Dings, einen Spezialist für im Fernsehen siehst, dann weiß der, unabhängig davon, ob er Ahnung oder keine Ahnung hat, hat der wahrscheinlich ein Interesse daran, im Fernsehen zu sein. Ja, das wird wohl so sein. Und so zu reden, dass er nächste Mal auch noch drin ist. Ja, das wird so sein. Ansonsten würde er nur Unsinn sagen oder sagen, ich will darüber nicht sagen. Na, andererseits weiß man auch, also man könnte jetzt den allergrößten Spezialisten für, weiß ich nicht, Hirnchirurgie oder Irakkriege oder sonst was haben. Wenn der stottern würde, dann würde er noch nie in eine Talkshow eingeladen werden. Oder? Selbst wenn es der Einzige ist, der wirklich Ahnung hat. Ja, das weiß man. Siehst du? Von daher schmieren die sich dann immer schnell alle noch Gel ins Haar und setzen sich vor eine Bücherwand und versuchen so zu reden, dass sie irgendwie ankommen. Ja, das stimmt. Siehst du, also das ist immer ein Punkt, da muss man irgendwie immer bloß mal hinkicken und überlegen, warum ist der jetzt im Fernsehen, warum sind andere nicht im Fernsehen? Ja, hat der ein Interesse daran, im Fernsehen zu sein? Ja, das ist eine weise Feststellung von mir, also ich bin wirklich erstaunt. Ja, schön. Ja. Du denkst trotzdem, du kannst nicht über Politik reden? Naja, nicht wirklich, denke ich. Also ich meine, im Grunde ist es ja eine Auffassung, die ich fast teile. Ich werde mal irgendwie gefragt, wie ich zu dieser Sendung komme und ich wusste ganz genau, ich will keinen Politik-Talk machen. Nee, naja, weil da immer so recycelt wird. Weil dann immer Leute anrufen, die neulich Sabine Christiansen gesehen haben oder neulich im Spiegel gelesen haben oder neulich da und da. Ja. Und es ist dann schon irgendwie mal schwierig, an so einen Punkt zu kommen, wo die Leute auch Icke sagen können. Ja. Und sich meinen und von ihren Erfahrungen reden. Und wenn wir jetzt mal von der Politik weggehen und vielleicht, und du vielleicht mal irgendwie überlegst, worüber du für dich tatsächlich wirklich nicht reden kannst. Oder dir zumindest extrem schwer fällt. Ja, das wären irgendwelche Fachdinger, so, was weiß ich, wie was funktioniert. Wenn ich mich nicht gerade damit befasse. Ja, ich meine, das ist schon mal sehr ehrenwert, eine Scheu davor zu haben, über Sachen zu reden, von denen man keine Ahnung hat. Ja. Ist ja eine Haltung, die nicht sehr verbreitet ist, oder? Am besten klappt das, wenn man dann zuhört, die Klappe hält und dann sich darüber eine Meinung bildet. Ist auch extrem kaum verbreitet, ja. Diese Position. Nee, aber gibt es so Sachen, die dir gewissermaßen Angst machen oder wo dir einfach die Worte fehlen oder wo du nicht rankommst oder wo du denkst, dass es peinlich ist, wenn man darüber redet? Meinst du wirklich? Ich weiß nicht, ich frag dich ja bloß, ob es so Sachen gibt bei dir, wo du sagst, so wie Tokotronic eben sagen, über Sex kann man nur auf Englisch singen. Das ist ja. Natürlich so eine Behauptung, aber auf jeden Fall sagen sie, über Sex können dann, wir nur in Englisch singen. Und dann, das Englisch ist dann wieder so, dass es keiner versteht halt. Das ist entweder, dass es keiner versteht oder dass es vielleicht da leichter ist, bestimmte Worte auszusprechen für die es im Deutschen irgendwie so nicht gibt. Ja, das kann auch sein, aber dann im Englischen sind das nur Fachbegriffe, wirft mal um sich, keiner hat einen Plan davon und tralala, hat mich gesehen, schlag mich nicht gut. Meinst du, dass es jetzt bloß Feigheit von denen ist, wenn die sagen, über Sex kann man nur auf Englisch singen? Kann sein. Das muss aber nicht sein. Aber die reden ja drüber. Naja, reden nicht drüber, sondern singen darüber, dass sie darüber, wenn sie singen wollten, nur auf Englisch singen wollten. Singen aber die ganze Zeit in Deutsch. Ja, clever oder rätselhaft. Ansonsten, du kannst also eigentlich nur über Politik nicht reden. Ja, ich denke schon. Und ich muss da noch was sagen, so. Na, dann übt man ein bisschen vielleicht doch über Politik zu reden. Das mache ich. Und ich grüße den Robert wieder. Och nö. Doch, tschüss. Och tschüss. Mein lieber Freund der Sören. Gut, wie machen wir weiter? Wir machen weiter mit mit dem neuen zu covernden Song. Mit Bernd Gökes selber gecoverter Version von Ein bisschen Frieden. Demnächst auf meiner Internetseite steht sicher als runterzuladener MP3-Variante. Könnt ihr euch den anhören. Und ich würde mich freuen, weil der jetzt auch den Zeitgeist trifft und auch eure Coverbemühungen durchaus Position beziehen sollten in so einer Art Vorkriegssituation, wenn ihr diesen Song ebenfalls covern würdet. Und daraus eine schöne tanzbare Club-Variante macht, eine schöne messermäßige Gitarrenvariante, eine schöne Reggae Sound System Coverversion, ein schönes Lagerfeuer, Gitarren, Balladen, Liedchen, also alles, was die Musikgeschichte oder die aktuelle Musik an Möglichkeiten, einen Song irgendwie zu verwursten hält. Wenn ihr euch daran beteiligen würdet und mir dann an kuttner@kuttner.de mailen würdet. Hier kommt der Song, für die, die jetzt kein Internet haben oder so, die sollten ihn sich mitschneiden. Man kann mir da nur eine Kassette oder eine CD oder irgendwas schicken. Sollten sich den mitschneiden. Die anderen werden wahrscheinlich ab morgen oder so Gelegenheit haben, den bei mir auf der Seite runterzuladen. Bernd Gökes furiose Coverversion von Ein bisschen Frieden. Hier ist er. Ein bisschen Sonne für diese Erde, die wir wohnen. Ein bisschen Frieden. Freundin, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, der wünsche mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen, und dass die Menschen nicht so abweilen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, das ist die Hoffnung, die mehr verliert. Ich weiß viele Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was ich fühle. Allein bin ich hilflos und vorher blind. Wer spürt, dass der Sturm verjährt? Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf die wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume, und dass die Menschen nicht so meinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, das ist die Hoffnung, die wir verlieren. Ein bisschen Frieden. Kriegstreiber der Welt schlottern angesichts dieser imposanten Friedenshymne. Wenn Fritz in Frankfurt oder dann 101,5. Fritz Info. 23.33 Uhr. Das Wetter in der Nacht erwartet uns meist nur wenige Wolken bei Tiefstwerten zwischen minus 3 und minus 7 Grad. Morgen wird es heiter und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 9 Grad. Und jetzt die aktuellen Meldungen mit Matthias Kerkhoff. Zwei polnische NATO-Soldaten sind heute im Norden Mazedoniens bei der Explosion einer Landmine getötet worden. Drei Zivilisten wurden lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben eines NATO-Sprechers wollten die Soldaten den Sprengkörper entschärfen. Dabei sei die Mine detoniert. Die UN-Chefinspektoren Blix und El-Baradei werden am Freitag ihren neuen Irak-Bericht im Weltsicherheitsrat vorstellen. Das wurde am Abend in New York mitgeteilt. Der Irak hat heute weitere Raketen zerstört. Erstmals wurden auch 5 Raketentriebwerke und eine Abschussrampe unschädlich gemacht. Bundeswirtschaftsminister Clement hat das endgültige Aus für das Bündnis für Arbeit bedauert. Der Dialog sei aber nicht am Ende, sagte Clement am Abend im niederbayerischen Vilshofen. Er werde getrennte Gespräche mit den Beteiligten führen. Bahnfahrer müssen sich am Donnerstag früh auf schwere Behinderungen einstellen. Die Lokführer wollen den Bahnverkehr bundesweit lahmlegen. Das hat die Lokführergewerkschaft GDL angekündigt. Und zum Sport. Der erste FC Kaiserslautern hat das Finale im DFB-Pokal erreicht. Der Tabellenletzte der Bundesliga bezwang am Abend Werder Bremen mit 3:0. Morgen wird im Spiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen der Endspielgegner ermittelt. Ein Blick auf den RBB-Verkehrsmonitor A10, Schönefelder Kreuz Richtung Dreieck-Spreeau zwischen Schönefeld und Königs Wusterhausen nach einem Unfall, warum der linke Fahrstreifen blockiert. Sie ist unterwegs. Sie macht Spaß. Und ganz bestimmt irgendwann kommt sie auch zu dir. Disco. Samstagabend, 22 Uhr. In der Diskothek Konsum in Frankfurt-Oder. Mit den Fritz-DJs T-Bird und René. DJ Kid. Mehr Infos www.fritz.de. Und im Radio. Fritz. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni, der Nerni Thank you. Wer dazu was sagen will, hat zwei Möglichkeiten hier anzurufen, nämlich entweder sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Genau, oder man ruft eben direkt hier an. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorbei. 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, hier sind einige Leute in der Leitung. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo. Hallo? Hi, hier ist Becky. Hallo, Betty. Na? Na? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen näher machen, oder? Eigentlich jetzt, bisher jetzt. Wenn jetzt? Du, ja. Wenn ich nicht brülle, wenn du nicht brüllst, dann haben wir, glaube ich, keinen Ärger miteinander. Okay, dann versuchen wir es mal. Okay. Betty, wie alt bist du? Ich bin 22. Und was machst du so? Studieren. Was denn? Jetzt sag nicht Psychologie. Nee. Gut, dann bin ich beruhigt. Nee, ich studiere Mathe. Mathe? Mhm. Oh, da gibt's aber nicht viel Frauen bei euch im Semester, oder? Nee, nicht wirklich. Wie viel? Ich würde mal sagen, keine Ahnung. Also prozentual? Ich glaube, am Anfang waren wir also 18%. Daran merkt man, dass man mit einer Mathematikerin zu tun hat, die 18%. Jeder andere würde sagen, naja, ein Viertel oder 25% oder 20%. Das hat damit auch zu tun, dass sie uns damals erzählt haben, dass es total toll ist, dass wir 18% sind und nicht vielleicht 15%, weil Minderheiten, die unter 15% sind, sind irgendwie noch ganz spezielle Minderheiten, die sich noch ganz anders verhalten. Das ist FDP wahrscheinlich jetzt, oder? Ja, vielleicht. Aber über 15% ist man irgendwie nicht mehr ganz so eine schlimme Minderheit und verhält sich auch nicht mehr so schlimm und so. Ah ja. Ich weiß nicht. Gut, also ihr seid irgendwie eine selbstsicher sein könnende Minderheit. Genau. Schön. Ach, ja. Ist das richtig so ein Herzenswunsch von dir gewesen, Mathe zu studieren? Ja. Ja? Doch, keine Ahnung, also vielleicht dann irgendwie, das kam einfach so. Also ich kann jetzt auch nicht mehr so genau die Gründe sagen oder so. Hast du eine Ahnung, warum es so wenig Mathematikerinnen gibt? Warum die, ist jetzt vielleicht, klingt ein bisschen macho-mäßig, aber jetzt die großen Mathematiker. Sind ja schon Gauss, Galois, Euler, weiß ich was, alle Männer, oder? Ich habe mit allen Wissenschaftlern so. Warum? Weil sind die Umstände oder sind die Gene? Natürlich die Umstände. Also natürlich die Umstände. Was soll ich da jetzt sagen? Nee, einfach, also ich erkläre mir das jetzt einfach. Vielleicht so ein bisschen von beiden? Bildungsmäßig nicht so wahr für die Frauen und so. Und wenn man noch nie mal so eine Schulbildung hat, dann ist auch mit Studium schwer und dann auch mit dem Nobelpreis und so. Ja, aber das ist ja jetzt eigentlich doch schon eine relative Weile vorbei, oder? Ja, bei Gauss, also. Wie bei Gauss? Na, du hast schon Gauss angefangen. Ja, stimmt. Naja, für die, da geht es natürlich, genau. Ja. Na gut. Was ich sagen denkst du, wollte. Denkst du, dass es bald mal eine Mathematikerin unter den Nobelpreisträgern gibt? Hm. Unter den Mathematik-Nobelpreisträgern? Das gibt ja gar keinen. Ach so, gibt ja keinen Nobelpreis für Mathematik, wa? Genau. Aber die haben noch einen eigenen Preis. Mhm. Wie heißt denn der? Ich will gar nicht mehr. Das ist doch irgendwie. Ist auch noch weit weg, wa? Ja. Erstmal, in welchem Semester bist du? Im vierten, naja, da ist es doch. Ja, ist noch ein Stück hin. Genau. Aber worüber wir ja sprechen wollten, war ja, worüber man nicht sprechen kann. Deswegen sprechen wir vielleicht auch nicht drüber. Bist du denn, wie ist es denn so mit Logik? Würde ich schon sagen. Mit mathematischer Logik, so, hast du schon irgendwie so. Denke ich. Zu tun? Ja. Ja. Ist ja gleich mal erstmal ein verzwirbeltes Problem, wa? Mhm. Über Sachen zu reden, aber da kann man sich ja mal rausbieben, indem man sich auf eine andere Ebene begibt, oder? Genau. So metamäßig. Genau. Genau. Und das machen wir jetzt, Bede, oder? Genau, schwupp auf die Metaebene. Okay, alles klar. Okay. Ich bin soweit, du auch? Ja, ich bin soweit. Okay. Okay, also ich dachte mir, das ist sowas, dass man über Sachen gar nicht reden kann, die man nicht denken kann. Und ich dachte, dass man irgendwann lernen. Halt, warte mal, das setzt jetzt, aber da gehst du davon aus, dass Denken und Reden, Denken und Sprache gewissermaßen ganz eng zusammenhören. Ja, sehr eng. Hm. Dass man ohne Sprache praktisch nicht denken kann. Das sagen manche, ja. Aber wie ist es mit den Tauben? Soweit traut mich immer nicht. Mit den Taubstummen. Ja. Und dann gibt es aber auch so Bilder, also gerade als Mathematiker weiß man doch, oh, oder? Da muss, jetzt gibt es doch dann so Anschauungen, wo man im Kopf irgendwie alles klar genau. ist und man jetzt noch denkt, naja, wie kann man es jetzt irgendwie formulieren, aber... Genau. Und ja, das ist halt, was ich denke. Aber du hast aber gerade gesagt, dass man über Sachen nicht reden kann, über die man nicht denken kann. Nee, oder dass man, was hast du gesagt, dass man Sachen nicht denken kann, über die man nicht... Nee, normal. Nee. Dass man Sachen, über die man nicht reden kann, das liegt daran, weil man sie gar nicht denken kann, weil man sie im Kopf nicht artikulieren kann. Weil man sie sich vielleicht nicht traut denken. Oder ich denke, ja, wenn man es halt ja nicht nur, gelernt dass sie, hat... Dass man sie sprachlich nicht artikulieren kann. Kann man die nicht aber trotzdem denken? Ja, das ist halt die Frage. Vielleicht ist es die Frage, wie man Denken definiert. Also ich meine jetzt nicht so ein Fühlen oder so ein, ja, so ein ja, Gefühl haben oder so, sondern halt wirklich... Ja, aber es gibt auch so eine Art Bilderdenken. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt im mathematischen Bereich bleiben, dann nimmst du das ja wahrscheinlich so in der Geometrie gewissermaßen so sichere Wissen, dass irgendwas stimmt oder nicht stimmt, aus so einer Art Anschauung heraus, ohne dass man es formulieren kann, wo dann vielleicht die Arbeit anfängt, das jetzt zu formulieren. Aber genau. wo kein Zweifel daran besteht, dass es so ist. Also gerade in der Mathematik... Bevor man es formuliert so, hat. Nee, gerade in der Mathematik ist es nicht so. Da gibt es ganz viele, ja, ich sag jetzt mal Gegenbeispiel, wo man erst wirklich angenommen hat, dass irgendwas so ist, einfach aus der Intuition oder so. Ja. Aber war einfach nicht so. Aha. Also, ja, das ist eigentlich dieser wissenschaftliche Weg. Ja. Gibt es so Bereiche, von denen du irgendwie weißt, dass du darüber nicht reden kannst? Weil dir entweder die Sprache fehlt oder weil dir möglicherweise nur peinlich ist oder weil dir ein Gesprächspartner dafür fehlt oder? Na, zum Beispiel bei mir denke ich, also ich bin so ein, das würde man vielleicht ja nicht so annehmen, aber eigentlich ein Typ, der echt Schwierigkeiten so hat, damit über seine eigenen Bedürfnisse zu reden oder die anzubringen überhaupt. Und jetzt in der Gruppe gewissermaßen, oder? Ja, auch schon zu spät. Mhm. Und ich denke, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ich nie gelernt habe, die ja überhaupt wahrzunehmen und überhaupt ja Worte dafür zu finden. Das heißt, du hast dann oft nur eine Ahnung, dass irgendwas nicht stimmt oder eine Ahnung, genau, dass du vielleicht nicht stimmt, was, für, so was dass du vielleicht was wolltest, aber selber nicht genau weißt, was du willst. Trotzdem, du weißt, da ist irgendwie so ein Wollen, genau. aber... Naja, ja, vielleicht noch nicht mal das Wollen zu artikulieren in dem Moment. Ja. Und ja, also ich denke so, zum Beispiel, dass es total wichtig ist, über Bedürfnisse zu gehen. Ja. Weil, ja, einfach auch für sämtliche zwischenmenschliche Beziehungen, nicht nur für sich selbst, auch für den Gegenüber in dem Moment. Aber das, wenn man das nicht denken kann und immer denken kann, wie soll man es dann sagen, weißt du? Ja. So, das war die Richtung mit dem Denken, was ich meinte. Kann einem, hilft dir da, kann einem da Mathematik helfen? Zu sagen, dass Sachen doch denkbar sind, von denen man vermutet, dass sie irgendwie da sind? Also das ist jetzt natürlich was Unmathematisches, wenn du jetzt von deinen Bedürfnissen sprichst, aber... Ja, vielleicht die Mathematik nicht. Also die Logik im entferntesten Sinne, dass man sagt, wenn sie da sind und ich es nur nicht gelernt habe oder nicht die Erfahrung gemacht habe, damit umzugehen, dann muss es irgendwie ja möglich sein, es zu lernen und indem man vielleicht an sich arbeitet und da wirklich irgendwie versucht, sich selbst doch ein bisschen ein Stück weit zu erforschen, so dass man dann sagt, dass es lernbar ist und auch man irgendwann Worte dafür findet. Mhm. In dem Sinne hilft einem vielleicht ein Stück die Logik, aber sonst glaube ich nicht viel. Und woher denkst du, oder glaubst du, kommt es, dass du bestimmte Sachen ja nicht denken kannst? Über die du dann infolgedessen gewissermaßen eben auch nicht reden kannst. Aber andere können ja ganz einfach darüber reden. Das heißt, die können das auch denken? Also ich bin wirklich so der Meinung, dass man Sachen gelernt ist, irgendwie ein blödes Wort, aber das ist ja so ein bisschen aus der Psychologie irgendwo vielleicht, wenn man davon ausgeht, dass man alles irgendwann durch Erfahrungen oder so im Kindesalter oder auch später einfach irgendwann ja gelernt hat, dass man... Lernt man da denken? Ich denke ja... Lernt man nicht sprechen? Und also deine These wäre ja, dass man sprechen lernt und übersprechen denken. Vielleicht in dem Sinne artikulieren lernt man im im Kopf hoch. Also, ja, mit den Taubstummen ist natürlich wirklich eine Frage, weil die ja in dem Sinne einfach mal keine Sprache haben. Ja. Und wahrscheinlich doch irgendwie denken können, ne? Ja, davon bin ich überzeugt. Ja. Das würde ich jetzt nicht. Wir müssen die anders denken. Also es gibt ja auch andere Wege zu denken. So, vielleicht Assoziationen oder so laufen ja vielleicht auch so, dass man Bilder im Kopf hat oder so. Aber vielleicht ist es auch so, also das ist gerade so eine spontane These, das kann man vielleicht auch widerlegen. Aber dass wenn man das Sprechen gelernt hat, dass man sich dann im Kopf einfach dieses Mittels immer wieder bedient, weil es einfach das Leichte ist und auch irgendwo, ich sag mal, es ist ja schon ziemlich exakt so. Also nicht wirklich sehr, aber wir haben halt nichts Besseres. Ich meine, wie exakt ist vielleicht ein Bild oder so? Wenn man aber trotzdem wisst ihr auch irgendwie, wie schwer das ist, wenn man gefragt wird, was denkst du jetzt? Ja. Wo ja Fanny van Dunnen Homebanking sagt, aber... also wirklich die Frage, also die kennt man ja, oder? Ja. Was hast du jetzt gedacht? Dann kann man, also man weiß schon irgendwie, was man gedacht hat, aber man kann es ja nicht unbedingt sagen. Das stimmt. Das spricht gegen die Sprache. Das spricht dagegen, aber also bei mir ist es oft so, dass ich in Worten denke, also jedenfalls wenn ich wirklich, also man führt auch manchmal so innere, ja ich sag jetzt mal Diskussionen, dass man so mit sich selbst so ein bisschen hier oder da oder was man machen oder so. Und gerade in solchen... Da ist es klar, aber man führt ja wahrscheinlich auch so innere Überlegungen, wo man dann irgendwie zu einer Entscheidung kommt, ohne dass man die so mit sich selbst durchdiskutiert hat. Denkst du, dass das nicht Gefühle sind? Also ich finde es auch schwer, Gefühle und Gedanken überhaupt zu trennen, aber... Das finde ich auch schwierig, Gefühle und Gedanken zu trennen. Aber da sind wir, das ist genauso schwierig, wie Denken und Sprache zu trennen. Also ich glaube, also man kann glaube ich nicht alle Psychologen über ihren Kram schreiben, aber viele gehen davon aus, dass die Gedanken zuerst sind und dann die Gefühle kommen. Also die trennen sich ja dann irgendwie doch. Und also dass sozusagen die Gefühle aus den Gedanken resultieren. Und dass man... Echt? Die, ja. Würde ja wenn dann immer ja andersrum denken. Also zum Beispiel habe ich jetzt mal, also das ist jetzt muss mal ganz kurz nebenbei erzählen, dass zum Beispiel dieses Gefühl, dass man verliebt ist, ne? Ja. Da würde man auch sagen, das ist jetzt so ein klassisches Gefühl von... Das war zuerst. Also man ist erst verliebt und dann macht man sich Gedanken drüber. Ja. Aber es gibt wirklich viele Psychologen, die der Meinung sind, dass man, dass auch dieses Verliebtsein auf Gedanken basiert. Aber die sind so schnell, dass man die nicht bewusst wahrnimmt. Also zum Beispiel, man sieht jetzt irgendwie so einen total tollen, gut aussehenden Typen irgendwie und denkt irgendwie, ja, der sieht klasse aus und ja, der ist meinetwegen irgendwie genau mein Typ und kleidet sich so genau. Aber dann kommt noch vielleicht der Gedanke, dass ich den schon mal gesehen habe, wie er seine Freundin geschlagen hat, sage ich jetzt mal jetzt extrem. Ja. Und das wäre dann die Gedanke, wo ich denke, oh nee, in den verliebe ich mich jetzt vielleicht lieber nicht. Und dann würde ich mich vielleicht ohne in den verlieben. Das ist aber das ist ja dann eher was, also das widerlegt das ja nicht, was oder bestätigt das ja nicht, was du eben behauptet hast. Da würde ich immer denken, also das ist eher zu 90% sind das gewissermaßen Gene und Hormone. Hm. Und dann 10% ist das, was man irgendwie denken kann oder was man selber beeinflusst oder irgendwie in der Hand hat. Ansonsten könnte man sich ja nicht in komplette Idioten verlieben. Das passiert ja manchmal dann doch. Und ich denke auch immer, also ich finde das so ein schlagendes Gegenbeispiel, also da hilft ja alle Denken nicht. Sagen wir mal, 4 doppelte Schnäpse und man ist schon in einer komplett anderen Denk- und Gefühlssituation. Wo man sagt, das ist jetzt irgendwie nur Ethylalkohol, ein kleines bisschen Chemie. Und verändert die Wahrnehmung der Welt gewissermaßen so komplett. Oder lass es LSD oder irgend sowas sein. Ja, aber vielleicht verändert es ja deine Gedanken. Also zum Beispiel, sagen wir, die Drogen machen deine Gedanken jetzt irgendwie langsamer oder nicht mehr so wirklich. Dann steht da vielleicht so eine Frau vor dir, die so, ja, ich sag jetzt mal, ich weiß ja nicht, ob das steht, aber ich sag mal so, überhaupt eigentlich nie so richtig dein Typ ist. Weil zum Beispiel, ich sag jetzt mal einfach so eine Klischee-mäßige, die braucht bloß den Mund aufmachen und sagt eigentlich also nichts. Und eigentlich ist es ja so, ja, ein Typ, weil du mit Frauen reden willst. Ja. Aber wenn du mal getrunken hast, dann sind die Gedanken ein bisschen zu langsam, um dich davon zu überzeugen. Meinst du nur, dass die Geschwindigkeit der Gedanken dann ist? Ja. Ach so. Ich vertraue mir das nicht so. Weißt du, wie ich meine, dass ja, diese Gedanken es nicht mehr schaffen, dich sozusagen davon abzuhalten. Und dann noch ein paar andere Gedanken, vielleicht irgendwelche Wünsche oder so. Also da habe ich immer eher das Gefühl, das ist dann nicht eine Frage der Geschwindigkeit der Gedanken, sondern es ist dann wirklich eine Frage der Chemie, anthropologisch gewissermaßen. Also das, den Gedankengang könnte ich auch gut nachvollziehen. Ich habe das, wie gesagt, auch nur mal gelesen, war auch von selber überrascht, dass so Psychologen das so sehen. Betty, ich danke dir sehr viel für deinen Anruf. Ja. Und viel Spaß bei der Selbstbeobachtung. Ja, vielen Dank. Okay. Okay, schönen Abend noch. Dir auch. Tschüss. So, jetzt hören wir uns gleich mal den das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters an. Ihr wisst ja, man kann nicht nur hier anrufen. Hier kommt man ja unter Umständen nicht zu Wort oder stößt auf eine besetzte Leitung oder fliegt nach 3 Minuten raus, was auch immer. Für all die ist hier besonders die Nottelefonnummer halbautomatischer Anrufbeantworter eingerichtet. Da ruft ihr an, könnt euer Zeug, was ihr so denkt, auf Band sprechen und das wird dann irgendwie alle zusammengeschnitten. Und wir hören uns jetzt gleich an, was ihr in der letzten Woche so angerufen habt. Eingeklammert wird dieser Zusammenschnitt, also diese Band des halbautomatischen Anrufbeantworters, von 2 Songs, als erste Foyer, das hat jetzt auch Sinn und solltet ihr wissen, noch einleiten, von Foyer de Saat, sing mir ein kleines Arbeiterkampflied und danach dann Harald Schmidt mit einer furiosen Coverversion des alten Bertolt Brecht-Songs, die Legende vom toten Soldaten. Also wie gesagt, Foyer de Saat, sing mir ein kleines Arbeiterkampflied, das zielt natürlich verschmitzt und augenzwinkernd auf Harald Schmidt, dann Band des halbautomatischen Anrufbeantworters und dann eben Harald Schmidt mit Legende vom toten Soldaten. So, los geht's mit Foyer de Saat. Zum Nachdenken bringt, sing mir ein kleines Arbeiterkampflied, eines, das knallt und aus 1000 Männerkehlen vor dem Bergstor erschallt. Singt Männer, was wollt ihr? Das heißt, Bier! Singt, Männer, singt! Wetten, das Gästen Bier! Zum Nachdenken bringt, sind wir ein kleines Arbeiterkampflied, eines, was zischt, eines, das knallt und aus 1000 Männerkehlen vor dem Bergtor erschallt. Was wollt ihr? Das seid ihr nicht mehr! Aber gern! Singt, Männer, singt! Das kosten wir! Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ich weiß nicht, wieso ich heute. Eines Morgens stand ich auf, geblendet des Lichts, und da sah ich nichts. Das Auge gibt dem Menschen Licht. Wenn das Auge klar ist, dann ist der ganze Mensch von Licht erfüllt. Wenn aber das Auge schlecht ist, dann ist auch der ganze Mensch im Dunkeln. Wenn nun das an euch dunkel wird, was euch Licht geben soll, wie schrecklich wird dann die Dunkelheit sein? Denn das ewige Gesetz sagt, dass es kein Licht ohne Schatten, keine Schönheit ohne Hässlichkeit und Weiß nicht ohne Schwarz gibt. Zuversicht. Es wird noch ein Auge sein, ein fremdes neben dem unseren, stumm unter steinernem Lied. Kommt, bohrt eure Stollen. Es wird eine Wimper sein, einwärts gekehrt im Gestein, von Ungeweinten verstehlt die feinste der Spindeln. Vor euch tut sie das Werk, als gäbe es, weil Stein ist, noch Brüder. Genug der Worte, lasst Taten folgen! Der Gast, lange vor Abend, kehrt bei dir ein, der den Gruß getauscht mit dem Dunkel. Lange vor Tag wacht er auf und facht, ehe er geht, einen Schlaf an. Einen Schlaf durchdrungen von Schritten. Du hörst ihn die Fernen durchmessen und wirfst deine Seele dorthin. Nur wenn ich renn und dabei penn, stürze ich, sodass ich flenn. Hi, ich rufe an, um zu sagen, was das für eine verdammte Scheiße ist. Geht dir das nicht langsam auf den Sack, dass bei dir nur Egomanen anrufen, die irgendwie denken, dass alles auf der Welt für sie persönlich passiert? Weil sie einem alten Mythos der Moderne aufsitzen, der den schnellen Wandel von allen und jeden nach dem Vorbild des technischen Fortschritts zu fordern scheint. Die Gauklertrommel, von meinem Herz groschen laut, die Sprossen der Leiter über die Odysseus, mein Affe, nach Ithaka klettert. Rue de Longchamp, eine Stunde nach dem verschütteten Wein. Tu das zum Bild, das uns heimwuffelt in den Dächer, in dem ich dir bei dir lieg, unausspielbar. Schlickende, dann krautige Stille der Ufer, die eine Schleuse noch am Warzenturm mit Brackigem übergossen, mündest du ein. Vor dir in den rudernden Riesensporangien sichelt als keuchten dort Worte ein Glanz. Mensch, guck mal, jetzt rufe ich hier schon tausendmal an, um meine Enttäuschung loszuwerden, die ich letzte Woche schon auf Band gesprochen habe, dass du schon wieder kein Hannes Wader gespielt hast. Papalapap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bericht des europäischen Domestiken nach einem Amerika-Besuch von Michael Wüstefeld, vierter Teil. Zuletzt die Subway domestiziert, die strahlensicheren Bunker, die Reise zum Mittelpunkt der Erde, jedes Höhlentier samt seiner Höhle domestiziert, unter den Städten die Kanalisationen, Tunnel durch Gebirge, das Unterbewusste domestiziert, alles, was uns hinunterzieht, domestiziert. Jede Hautfarbe, Handschellen und Fußfesseln, den Mühlstein am Hals, den Kloß in der Kehle, den Ring in der Nase, den Mahlstrom domestiziert, die Depressionen der Börse, die nächste Wahl domestiziert, den nächsten Kongress, Lawinen und Erdrutsche domestiziert, alles, was uns begräbt, domestiziert. Bertolt Brecht, Legende vom toten Soldat, 19 Strophen. Und als der Krieg im vierten Lenz keinen Ausblick auf Frieden bot, da zog der Soldat seine Konsequenz und starb den Helden tot. Der Krieg war aber noch nicht gar, drum tat es dem Kaiser leid, dass sein Soldat gestorben war, erschien ihm noch vor der Zeit. Der Sommer zog über die Gräber hin und der Soldat schlief schon. Da kam eines Nachts eine militärische ärztliche Kommission. Es zog die ärztliche Kommission zum Gottesacker hinaus und grub mit geweihtem Spaten den gefallenen Soldaten aus. Der Doktor besah den Soldaten genau oder was von ihm noch da war. Und der Doktor fand, der Soldat war KV und drücke sich vor der Gefahr. Und sie nahmen sogleich den Soldaten mit, die Nacht war blau und schön. Man konnte, wenn man keinen Helm auf hatte, die Sterne der Heimat sehen. Sie schütteten ihm einen feurigen Schnaps in den verwesten Leib und hängten zwei Schwestern in seinen Arm und ein halb entblößtes Weib. Und weil der Soldat nach Verwesung stinkt, drum hinkt ein Pfaffe voran, der über ihn ein Weihrauch fast schwingt, dass er nicht stinken kann. Voran die Musik mit Chindarara spielt einen flotten Marsch. Und der Soldat, so wie er's gelernt, schmeißt seine Beine vom Arsch. Und Brüder legt den Arm um ihn, zwei Sanitäter gehen. Sonst flög er noch in den Dreck ihnen hin und das darf nicht geschehen. Sie malten auf sein Leichenhemd die Farben schwarz-weiß-rot und trugen's vor ihm her, man sah vor Farben nicht mehr den Kot. Ein Herr im Frack steht auch voran mit einer gestärkten Brust. Der war sich als ein deutscher Mann seiner Pflicht gedacht, stimmt's nicht mehr bloß bewusst. Sie zogen sie mit Schinderara hinab die dunkle Chaussee und der Soldat, der zog taumelnd mit wie ein Sturm die Flocke Schnee. Die Katzen und die Hunde schreien, die Ratzen im Feld pfeifen wüst. Sie wollen nicht französisch sein, weil das eine Schande ist. Stimmt nur noch bedingt. Und wenn sie durch die Dörfer ziehen, waren alle Weiber da. Die Bäume verneigen sich, Vollmond schien und alle schrie Hurra. Mit Chindrara und auf Wiedersehen und Weib und Hund und Pfaff. Und mittendrin der tote Soldat wie ein besoffener Aff. Und wenn sie durch die Dörfer ziehen, kommt's, dass ihn keiner sah. So vielen waren herum um ihn mit Chindra und Hurra. So viele tanzten und johlten um ihn, dass ihn keiner sah. Man konnte ihn einzig von oben noch sehen und da sind nur Sterne da. Die Sterne sind nicht immer da, es kommt ein Morgenrot. Doch der Soldat, so wie es gelernt, zieht in den Heldentod aus. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir unterhalten uns über Sachen, über die man nicht reden kann. Sachen, von denen ihr denkt, dass man darüber nicht reden kann. Sachen, über die ihr nicht reden könnt, aus den unterschiedlichen Gründen, weil vielleicht peinlich ist, weil ihr die Worte dafür nicht habt oder weil einfach jemand fehlt, mit dem man darüber reden kann. Die Telefonnummer hier ist bekannt. Man kann auch beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen und ansonsten quatschen wir jetzt einfach los. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hallo. Ja, Daniela, hallo. Kannst du denn Radio ein bisschen leiser machen? Ja, gerne. Ja, nicht ausmachen, leiser machen reicht. Ja. Ja, ausmachen ist auch uncool. Daniela. Mhm. Hallo, Daniela. Mhm. Worüber kannst du nicht reden? Gibt's da was? Ja, doch, auf jeden Fall. Also, weil ich darüber reden muss und eigentlich nicht drüber reden kann, sag ich einfach mal, dass es meine Einsamkeit ist. Mit wem kannst du darüber nicht reden? Ich habe jetzt fast den Eindruck, wie wenn du mit mir darüber reden könntest oder wolltest. Ja, aber du bist ja auch eine abstrakte Figur. Also ich meine, ich rufe dich jetzt im Radio an, ich höre dir halt zu, Themen sind interessant, aber gleichzeitig in meinem Alltag, darum geht's doch. Es geht doch nicht darum, dass ich jetzt mit dir da jetzt toll drüber reden kann, sondern es geht ja darum, wie ich es im Alltag umsetze. Und da kann ich halt nicht. Warum würdest du gerne darüber reden? Im Alltag? Was heißt drüber reden? Also was ich erlebe, ist einfach, dass ich einfach einsam bin. Und das ist ja ein Gefühl. Und ich versuche auch irgendwie nicht irgendwie mitleidig mich jetzt irgendwie da, was weiß ich, mitleid zu klopfen oder also. Was weiß ich, so mitleiden oder sonst irgendwas, sondern ich versuche ja irgendwie damit umzugehen. Und Tatsache ist einfach, dass ich teilweise da keinen Weg zu anderen Leuten finde. Aber du würdest schon ganz gerne darüber reden. Reden? Im Alltag. Oder ist es jetzt irgendwann, wo du auch das Gefühl hast, dass Reden darüber nichts an deiner Einsamkeit ändern würde? Nee, das ändert nichts. Weil ich hab ja schon diverse Ansätze versucht, das von Reden, Erleben bis Erfahrungen austauschen. Es gibt eine bestimmte Form von Erleben, die du nicht mit jemand anderem teilen kannst. Und da bist du einsam. Und das kannst du niemandem mitteilen. Verstehst du? Ja, ja. Und das ist total schrecklich. Also das ist einfach, also entweder man ist genial und man kann dann sich darüber freuen vielleicht auch noch, aber in der Regel ist man es ja nicht. Und was hat das mit Genialität zu tun? Nein, ja doch, glaube ich schon. Weil du denkst, dass geniale Leute immer einsam sind? Nö. Nee, so. Das nicht. Nein, ich glaube, das ist jeder so. Deswegen erzähle ich ja und deswegen rufe ich an. Ja? Ja. Weil ich glaube, dass das in jedem steckt irgendwie, ne? Dass man mal in eine Situation kommt, wo man sich eben total nicht verstanden fühlt von den anderen. Du kannst es nicht erklären, du bist einfach alleine in dem Erleben, was du mit dir hattest und keiner versteht. Und selbst der beste Freund hat ein Problem damit. Wie könnte man ja jetzt vielleicht so ganz grundsätzlich sagen, dass im Grunde wahrscheinlich sowieso jeder Mensch irgendwie einsam ist, weil er in sich eingesperrt ist. Das ist genial, was du sagst, das ist toll, weil ich das nämlich auch schon, wenn jetzt vielleicht das Gespräch unterbrochen ist, warum? Weil mein Kartentelefon gleich alle. Ah ja. Und ich jetzt keine neue Karte habe, ne? Ja, also dann kann es sein, dass es relativ schnell alles ist. Ja. Und dass ich die höre und du nicht wundern. Ich wollte noch weiter sagen, dass dass es ein paar gibt, die wissen und vielleicht viele, die irgendwie nicht wissen, aber vielleicht ahnen. Ja, die ahnen das. Aber weißt du was? Die geben es nicht vor sich zu. Und ich sehe so viele Arschgesichter, die irgendwie einsam sind und sich einen so vorjammern und ich weiß nicht, so tun als ob und so, als und eine Maske haben und irgendwie, weiß ich nicht, einem was vorspielen und in Wirklichkeit ist da nur Einsamkeit. Ja, aber in gewisser Weise kann man dann auch froh sein, dass man sich mit denen unterhalten muss, oder? Weiß ich nicht. Na, wenn es Arschgesichter sind. Na, Arschgesichter sind sie deshalb, weil sie was vorspielen. Genau. Aber da verstehe ich, was du meinst. Ja, aber die sind doch nicht arschgesichterweise einsam. Da hast du völlig recht. Nee, aber deswegen irgendwie mit denen möchte ich mich eigentlich auch nicht unterhalten. Aber da gibt es ja irgendwie so viel von den Arschgesichtern, die was vorspielen. Ja, Arschgesichter lassen wir mal raus. Wenn man sich mal trauen würde, dazu zu stehen, du gehst in ein Café, ein praktisches Beispiel. Ja. Du gehst in ein Café. Und irgendwie sind sie alle irgendwie, dass sie kennen, super gut drauf, ignorieren dich hier in Berlin und was weiß ich, ein Typ guckt dich an und denkt sich, ja, was will der jetzt von mir? Und willst einfach bloß menschlichen Kontakt oder sonst was, aber keiner guckt mal irgendwie sonst was und fühlt sich total arschallein in dieser Kneipe, ja. Ja, aber du bist aber auch immer, da kickt ein Typ und du denkst gleich, hä, was will der jetzt von mir? Vielleicht ist der auch einsam. Oder vielleicht hat er gesehen, dass du einsam bist. Das sieht man, ob ein Typ was will oder ob das menschlich ist. Das sieht man. Ob man was will oder ob es menschlich ist, hast du gesagt? Das ist ja auch eine... Na, dass man kriegt ja mit schon. Die man wollen, sind Bestien. Nein, man kriegt mit, ob jemand wirklich interessiert ist oder nicht. Und das ist unabhängig von Mensch, weiblich. Man kriegt mit, ob jemand Interesse hat oder nicht. Und das in der Kneipe zum Beispiel absolut unmöglich. Das ist ja eigentlich so der Pool, wo sich alle Leute tummeln, um sich überhaupt kennenzulernen. Das ist ja das Paradoxe. Und dann kommst du da hin und dann bist du voll einsam, weil du eigentlich... Wobei in diesen Szenekneipen sind aber so viele Leute, die eigentlich nur da hinkommen, um zu demonstrieren, dass sie sich kennen. Ja, die haben ja schon abgehakt, Kutten. Ja, ach so, stimmt. Plus Maske hatten wir schon. Gut, hatten wir schon, abgehakt, nee, ist klar. Nee, ich bin vollkommen woanders. Ich bin da, wo es wirklich darum geht, sagen wir mal, Kontakte zu knüpfen, wirkliche Kontakte. Und da ist nicht viel. Vielleicht ist das so eine... Bist du manchmal an einem Punkt, manchmal, kein Selbstmitleid auf, ne? Ja. Und dass ich so beschränkt bin in meiner eigenen Sichtweise, dass ich da halt irgendwie nichts mitkriege oder so. Kann ja sein, wie du meinst, da der nette Typ von ihm an wollte ja eigentlich nur menschlich austauschen. Ja, kann ja sein, dass ich da irgendwie nicht den Blick für habe. Aber wenn ich den Blick dafür hätte, gesetzt im Fall, ja. Und den hatte ich dann vielleicht schon mal in einer, zumindest das Erleben, das Gefühl, dann bist du einsam in einer gewissen Weise, weil du nicht angenommen bist von dem anderen. Egal, wie du dich ausdrückst oder dich fühlst oder wie, weil du musst immer einem bestimmten Klischee entsprechen und wenn du dem nicht entsprichst, dann musst du es halt nicht. Wenn jetzt, setzt den Fall, du hättest die Wahl. Ja. Würdest du auf diese Einsamkeit, die du da gerade beschrieben hast, und von der wir ja beide jetzt thesenhaft annehmen, dass die eigentlich jeden betrifft, würdest du auf diese Art würdest du auf diese Einsamkeit verzichten wollen? Die komplett wegtauschen? Also, ich finde, das ist ein großartiger Satz, der auch irgendwie ein Problem birgt von, bist du noch da? Ja, ich hör dir zu. Ein großer Satz von Ben, Glück sein heißt, Glück ist dumm sein und Arbeit haben. Mhm. Die Frage ist, würde man unter den Bedingungen glücklich sein wollen? Oder lieber nicht doof und unglücklich? Lieber doof und glücklich oder lieber nicht doof und unglücklich? Du stellst mir die Frage, die habe ich mir noch nicht gestellt. Dann musst du sie jetzt auch ja nicht unbedingt beantworten. Das ist ja sowieso eine Frage, die nicht zu beantworten ist. Da kann man ja vielleicht jetzt so gesprächsweise kurz eine Antwort geben. Aber eigentlich ist es immer wieder eine Frage, die man... permanent rumdenken kann. Ja, dafür danke ich dir. Daniela, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Und wer so nett lachen kann wie du eben, der kann auch nicht ganz einsam sein. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo, hier ist der Dirk. Hallo, Dirk. Ja, also ich finde ganz interessant, was du da versuchst zu initiieren. Nur ein kleines Denk... Was findest du interessant? Na, was du da versuchst zu lösen, halt die Kommunikationsform, sag mal so, warum jemand über etwas sprechen will und der andere ja nicht. Und ich denke mal, vielleicht sollte man auch Unterschied machen zwischen, sagen wir so, den Marsianer und den Venusianer. Vielleicht kannst du damit ja was anfangen. Nee, mach mal, sag mal. Ja, es gibt ja dieses berühmte... Krieg und Liebe und die Kriegsfraktion, oder was meinst du damit? Weniger. Nein, es ist ja initiiert worden von verschiedenen Schriftstellern, diesen, sagen wir, Familientherapeuten Gray und diesen beiden Schriftstellern, auch so. Aus Peace, wie sie beiden heißen, hier Paula Emil Anton, Siegfried Emil hier, die das Buch geschrieben haben, warum Männer nicht zuhören können und Frauen nicht schlecht einparken. Und da haben sie halt herausgefunden, dass Frauen... halt ein ganz anderes Kommunikationsverhalten haben wie Männer. Dass die, ohne sie jetzt eigentlich so eine Frau jetzt zu nahe treten zu wollen, also wenn sie halt wie eine Frau ganz normal reagiert, ja. Ist es halt in der Regel so, dass sie beim Sprechen ihre Gedanken entwickelt. Ja. Und das ist vollkommen normal. Deshalb hat sie auch ein ganz anderes Kommunikationsverhalten und dem Mann strengt es halt an, weil er das nur für sich erst bei sich aus macht, das Ganze. Mhm. Und ja, und wenn er halt damit fertig ist, bei sich zu bleiben und mit sich das klar zu machen, dann fängt er erst an zu reden. Und da ist entweder eine Frau schon durch, fertig, oder er hat mir gar nicht zugehört, wie gesagt. Ne? Und das finde ich immer wieder interessant, wenn man jetzt einmal auf die ersten Anrufe, die vor mir gerade mit dir gesprochen hat, ja. Hat man das auch richtig gut gemerkt von der Sache. Du hast mir zugehört und in einem bestimmten Augenblick war sie nachher schon weiter gewesen. Und da konntest du nicht ganz folgen, weil du hast dich auf was anderes konzentriert gehabt. Und das finde ich dann immer faszinierend, wenn halt versucht, ein Mann als Marsianer einer Frau zuzuhören oder umgekehrt. Ne? Eine Frau kann besser zuhören und ein Mann, und Mann in der Regel nicht. Ich würde deiner Analyse jetzt nicht so ganz folgen. Sondern? Ich glaube nicht, dass es in den Strukturen abgelaufen ist, die du eben beschrieben hast. Ich fand es aber an deren Punkt faszinierend, wo sie sagte, Kuttner, wir haben das Ding schon gelöst ungefähr, wir sind schon einen ganzen Schritt weiter. Und da musstest du zugeben, ja, und wolltest im Grunde nochmal davon eingehen. Ach so, das mit den Arschesichtern, ja, da hat sie. Ich war schon weiter von der Sache. Ich hatte einen anderen Begriff davor. Aber ja, gut, nee, ist jetzt okay. Das sind so die kleinen Punkte, wo man sagt, man versucht sich als Mann und als Frau so gegenseitig. Aber denkst du, dass diese Fragestellung gibt Sachen, worüber man nicht reden kann? Denkst du, dass die so ein Mann-Frau-Ding ist? Ja, ist es. Sehr apodiktisch, ja, ist es. Pass auf, es gibt Männer ungefähr, die haben, sagen wir mal, auch ein paar Frauenanteile. In sich umgekehrt genauso. Es gibt auch Frauen, die nicht so viel reden, sag mal so, und umgekehrt genauso. Und in der Regel ist es so, dass ein Mann es sich oft schwer tut, seine Gedanken auszubreiten, beziehungsweise es gibt für ihn auch Tabuthemen, über die er gar nicht reden kann, weil das für ihn gar keine Relevanz hat. Und bei Frauen ist es eben so, mag auch da sein, dass sie über bestimmte Dinge nicht reden wollen, dass sie auch dort verdrängen haben, aber ihr Bedürfnis zu kommunizieren ist ein ganz, ganz anderes. Und das heißt, für sie gibt es auch in der Richtung unter Freundinnen keine Tabuthemen in dem Sinne. Für Mann ungefähr gibt es schon ein paar Tabuthemen. Über ein paar Dinge möchte er sich gar nicht unterhalten, die macht er nur mit sich aus. Na gut, das sind jetzt, sagen wir mal, so die klassischen Rollengeschichten auch. Das ist ja irgendwie, klar, Fanny van Dunn, Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden. Das ist ja irgendwie eine schöne und genaue Beschreibung. Das Problem ist jetzt, weil du sagst, dass du jetzt so eine starke These hast, die du da aus diesem Buch hast, und die natürlich jetzt so über alle drüber wirfst. Aber jetzt nicht mal unterhalb dieser Mann-Frau-Geschichte, gibt es jetzt für jeden Menschen, unabhängig, ob er Mann oder Frau ist, Sachen über die, also vielleicht, ich will jetzt nicht behaupten, dass es für jeden Menschen Sachen gibt, über die er nicht reden kann, aber gibt es nicht in unterschiedlichen Zusammenhängen bei allen die Erfahrung, dass man an so einen Punkt kommt, über den man auf immer nicht reden kann? Aus unterschiedlichen Gründen, weil man vielleicht einen Gesprächspartner nicht hat, weil man die rechten Worte dafür nicht findet, weil man sich, weil man das einfach nicht artikulieren kann, weil so intern tabuisiert ist, man sich da nicht rantraut. Wenn oder eine Frau nicht eine Frau zur Verfügung hat, könnte sie mit einem Mann drüber nicht reden. Kann zum Beispiel auch sein. Warte nochmal. Also wenn eine Frau, eine andere Frau, eine Freundin nicht zur Verfügung hat, das heißt, sie kann sie über bestimmte Geschichten einfach nicht reden. Es geht nicht. Sie muss halt warten. Ist jetzt wieder das Mann-Frau-Ding. Aber andererseits gibt es ja sicher auch so Sachen, die man selber für sich einfach verdrängt hat, von denen man ahnt, dass sie irgendwie da sind und kann darüber irgendwie nicht reden. Kann auch sein, sicherlich. Aber da sag ich mal, dann müssen das schon, sag ich mal, bei der tatsächlichen Frau müssen wir schon ausgewachsene Probleme sein, über die sie nicht reden will, die sie tatsächlich verdrängt. Ansonsten ist es, wie gesagt, in der Regel ihr ureigenes Bedürfnis, über solche Dinge zu reden. Mensch, du klingst jetzt wie ein Kfz-Mechaniker des weiblichen Geschlechts. Nee. Der jetzt so den Bauplan irgendwie im Kopf hat und sagt, Zündung. Ich habe da meine Erfahrung gemacht und das fand ich auch ganz interessant, ohne jetzt das analysieren zu wollen, sondern einfach mal so, sagen wir, sich auch zwingen zuzuhören, ohne dabei als Mann einzupennen, weil ich habe da auch schon verschiedene Männer erlebt in den Diskussionsrunden, die sind regelrecht eingeschlafen, die hat's nicht mehr interessiert, ne? Ja. Die waren so weggetreten irgendwann mal und dann kam irgendwann mal wieder, sag mal, hörst du mir auch zu, dann waren sie natürlich wieder da und das fand ich so faszinierend halt, so als Gewitter in der Runde zu sitzen halt, ne? Und deshalb, sag ich mal so, habe ich das dann versucht mal abzugleichen an solchen, sag ich mal so, empirischen Erhebungen, Forschungen und habe das dann gesagt, das selber auch in Frage gestellt und einfach so mal meine eigene Forschung einfach so für mich zu betrieben, halt Erfahrungswerte gesammelt. Und fand ich schon faszinierend irgendwo, was da rausgekommen ist, ob nun diese ganzen Thesen auch tatsächlich stimmen. Ich meine, man kann natürlich nicht im 1:1 abmachen, klar, ne? Ja. Aber ist schon interessant ungefähr, wenn du so die Frage stellst, ja, gibt es so Dinge, die will ich nicht und die kann ich nicht, oder nur weil ich die entsprechende Gelegenheit und den entsprechenden Partner nicht habe, ne? Finde ich schon ganz interessant, was da so abläuft manchmal. Dirk, ich danke dir für deinen Anruf. Denken du bist aber tief infiltriert von dieser These. Also lass dir das von einem freundlichen Mann sagen, mit durchaus weiblichen Anteilen. Bei so einen Thesen denke ich immer, die stimmen und stimmen gleichzeitig auch nicht. Also die stimmen und das Gegenteil stimmt auch. Was jetzt ein bisschen sehr relativistisch klingt, aber da gibt es immer so ein... Hast du vollkommen recht, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Also zu einfache Thesen, nein, immer misstrauisch. Ich will es ja auch gar nicht eins zu eins machen. Ich denke immer, die Welt ist kompliziert und wenn die Theorien über die Welt nicht kompliziert sind, dann taugen sie nicht. Das ist schon richtig, ja. Deshalb sollte man sie auch immer in Frage stellen. Ne? Genau. So wie das eben manchmal abläuft ungefähr, manchmal passt es nicht ungefähr, da muss man sich halt was Neues ausdenken oder neu darauf reagieren können. Und heute hast du das Gefühl, ja, passt es wie die Faust ins Auge. Manchmal passt es schon ganz gut und das ist auch ganz amüsant dann. Okay. Gut. Dirk, vielen Dank für deinen Anruf. Na klar, ich wünsche dir noch was. Tschüss. So, Frauen der Welt, über diese These, ob die jetzt stimmt, können wir ja dann nach den Nachrichten miteinander reden. Hier erst nochmal die eigentliche Ursprungsversion. Wir haben eben Harald Schmidt mit der Legende vom toten Soldaten gehört. Hören jetzt Ernst Busch, die klassische Variante dieses Songs, Legende vom toten Soldaten, die Brecht, glaube ich, als so 16, 17, 18 Jahre geschrieben hat. Also da war der, glaube ich, noch Penela. Insofern, liebe junge Menschen, nehmt euch ein Beispiel daran. So kann man als 17-Jähriger schon große, ich weiß jetzt nicht genau, ob es stimmt, aber ich glaube schon so ungefähr, kann man schon große Kunst machen. Ihr seid auch aufgefordert, große Kunst zu machen, und zwar ein bisschen Frieden zu covern. Die Cover-Vorgabe ist dann ab morgen oder übermorgen auf meiner Seite kuttner.de im Netz als MP3 zu finden und runterzuladen. Jetzt hören wir aber die Legende vom toten Soldaten, dargeboten von Ernst Busch. Legende vom toten Soldaten, Sommer 1918. Und als der Krieg im vierten Lenz keinen Ausblick auf Frieden bot, da zog der Soldat seine Konsequenz und starb den Helden tot. Der Krieg war aber noch nicht gar, drum tat es dem Kaiserlein. Dass sein Soldat gestorben war, erschien ihm noch vor der Zeit. Doch manchmal gibt es auch tolle Musikbücher oder tolle Beschreibungen von Musik, das meine die ich Musik ja nicht ersetzen können, aber... Das meine ich ja gar nicht. Was meinst du dann? Ich meine einfach nur, wenn Leute Musik machen, dann gefällt sie dem einen oder einem ja nicht. Naja, das meine ich doch. Das ist doch so dieses Level von Geschmack, dass man darüber nicht streiten wenn kann. Wenn Musik irgendeinen bestimmten... Ach nee, man kann mit Idioten nicht über Musik reden. Aber mit klugen, mit irgendwie, zumindest sympathischen Menschen, die einem selber sympathisch sind und mit denen man sich sonst verständigen kann, kann man auch über Musik reden. Ja, und ich finde das irgendwie manchmal großartig, wenn mir Leute irgendwie Sachen empfehlen, von denen ich irgendwie überhaupt gar keine Ahnung habe. Oder wie, wenn Leute, wenn Leute von Sachen schwärmen, die sie toll finden, die ich bisher irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich könnte Leuten stundenlang zuhören, die mir von Oper irgendwann vorschwärmen, weil ich da null Ahnung habe, nie in die Oper je und sowas. Finde ich es aber irgendwie toll. Also man kann schon, man kann es vielleicht in aller Regel nicht. Das ist natürlich so, was, du hörst klassische Musik, oh, die jaulen oder immer so, ist das schrecklich. Was, du hörst Jazz, oh, das ist so uncool. Da, mit denen kann man natürlich nicht drüber reden. Aber ansonsten kann man schon gut über Musik reden. Ganz wunderbar so, ja. Da musst du ja mal einen suchen, mit dem du über Musik reden kannst. Ich dachte, ich hab's nicht gefunden. Wolltest du mit mir über Musik reden? Ja. Na, das werden wir jetzt nicht schaffen, aber grundsätzlich möglich ist es. Glaub mir. Wieder was gelernt, wa? Wie bitte? Wieder was gelernt, sag ich. Das war eben Rasputina mit einem Cover von einer alten Uraltband, Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Echt ein großer Song. Aha. Naja, wir müssen jetzt nicht drüber unterhalten. Ich danke für deinen Anruf, ja? Ciao, ciao. Tschüss. So, hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist nochmal die komische Mathematikerin. Die komische Mathematikerin. Und zwar, ich glaube, da müssen wir irgendwie was klarstellen. Na, was denn? Ja, also irgendwie, ich habe ja nochmal meine These so nachgedacht und der Anrufer davor hatte das ja auch mal angesprochen. Und ich bin irgendwie der Meinung, ja, also das vorne mit, gerade mit diesen Taubstummen und so ein bisschen verdreht haben wir, das war vielleicht irgendwie im Gespräch. Also ich bin nicht der Meinung, dass man nicht denken kann, wenn man nicht sprechen kann. Mhm. Aber man kann nicht sprechen, wenn man nicht denken kann. Das stimmt. So, weißt du, und deswegen können die taubstumm auch denken, obwohl sie nicht sprechen können. Genau. Aber wo man nie gedacht hat, kann man es auch nicht sagen. Das war nochmal eine Klarstellung, die nötig war, oder? Und, was ich da nämlich neu gedacht habe, ist, dass das auch der Grund ist vielleicht, warum viele Leute Schwierigkeiten haben, über so traumatische Ereignisse oder so zu reden. Weil sie daran ja noch nicht mal denken können. Weil ihnen das zu weh tut. Und wenn man da sich schon der Gedanken verweigert, dann kann man darüber auch nicht sprechen. Betty, ich danke dir für deinen Nachtrag. Na klar. Okay. Tschüss. So, jetzt nochmal die quasi vorletzte Musik und dann können wir vielleicht die Sendung nochmal kurz zusammenfassen. Von der letzten, wie ich finde, von der letzten coolen Platte von den einstürzenden Neubauten. Die stammt aus dem Jahr 1985. Halber Mensch, der Titelsong. Irgendwie doch ein toller, großartiger Song. Da sind sie nochmal in die Vollen gegangen und danach wurde dann Unterhaltungsmusik, würde ich mal sagen. Nicht schlecht, aber bis dahin Hut ab, einstürzende Neubauten, halber Mensch. Reißfunken aus sauren Fliegen angestachelt, taumelt besoffen davon. Alter, tanzen nutzlos in der Sonne, machte nichts aus, sie machen gar aus, ein Bild für die Götter, schönen Gruß vom Schnitter. Einsturz in Neubauten, ein halber Mensch war das. So, damit ist die Sendung nahezu zu Ende. Wir können jetzt vielleicht noch so ein, zwei kurze Gespräche führen zum Thema, worüber kann man eigentlich nicht reden, worüber könnt ihr eigentlich nicht reden. Sinn macht es schon, wenn man sich doch ein bisschen kurz fasst. Hallo, wer bist du? Man kann über Probleme nicht mit Männern reden. Eine klare Ansage, Marianne, die bedarf ja eigentlich keiner weiteren Ergänzung, oder? Und ich würde gerne mal. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke, danke, danke. Ich hoffe, du hast. Ich habe da ein Riesenpaket von dir draußen gesehen. Ich muss mir den besten mal angucken. Okay. Also, Marianne, vielen Dank. Gut. Tschüss. Weißt du, kann ich noch was sagen? Na, los. Wenn es mit Kritik verbunden ist und mit einem kleinen Angriff, dann ist es am schlimmsten. Also ich meine, jetzt Probleme zu lösen. Also ah, ja. Dieser Mann, der jetzt hier über Frauen geredet hat, die besser zuhören können, der sprach mir aus dem Herzen. Nee, der sprach dir aus dem Ullsteinbuch. Ich danke dir für den Anruf. Tschüss, Marianne. So, hallo. Hier noch eine letzte Bemerkung. Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen. Guten Morgen. Viel Zeit also, haben wir nicht mehr. Wie bitte? Viel Zeit haben wir nicht mehr, sage ich. Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ich muss mich trotzdem noch mal bedanken für die Einstimmungsmusik. Diesmal war es ja eine junge Frau gewesen. Ja, Brigitte Fassbender. Tolle. Also ich finde das ja so geil, dieses Stück. Deswegen hört man eigentlich jeden Dienstag diese Sendung an. Nee, weil ich so erzählst und deine Themen und so. Also zu dem ersten Thema mit diesem Expropriateur oder wie der ja, heißt. Ja, ja, ja. Nee, das haben wir ja schon von Hans Heinrich gehört. Das war ja Ablenkung. Aber das war die totale Ablenkung. Aber das mit dem Marxismus klappt ja wohl ganz gut. Nee, also zu dem anderen Thema, ich denke mal, das ist immer abhängig von, also bei mir ist es jedenfalls abhängig davon, was für ein Gegenüber ich da habe. Also wenn ich da irgendwem habe, mit dem... Also du denkst, zu jeder Frage, zu jedem Punkt gibt es jemanden, mit dem du darüber reden könntest. Der ist vielleicht jetzt nicht da, aber im Grunde... Also auf jeden Fall Sachen, die mich persönlich betreffen. Ja, und ja. Da gibt es nichts, worüber du nicht reden könntest. Es gibt nichts, worüber ich nicht reden könnte? Ja. Doch, das gibt es schon. Es gibt Sachen, worüber ich reden kann. Aber es gibt Sachen, über die du nicht reden kannst. Darum geht es ja heute. Das ist ganz, ganz wichtig. Also zum die Beispiel würde ich nicht mit jedem... Nee, ich meine nicht mit jedem, sondern gibt es Sachen, über die du mit keinem reden kannst, mit niemandem. Also ich habe ja ziemlich lange darüber nachgedacht und ich habe eigentlich nichts gefunden, muss ich ehrlich sagen. Du Glücklicher. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja was, aber das weiß ich dann noch nicht. Wirklich? Ja. Also, und hast du vielleicht so eine Ahnung, dass es so weit geben könnte? Naja, Mensch, das ist wirklich total schwer. Das muss was ganz, ganz tief verborgenes sein. Ja. Aber so eine kleine Unruhe, dass es da vielleicht doch was geben könnte? Hast du die? Ich bin total glücklich, dass ich diese Unruhe nicht habe. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Vielen Dank für Franz Schubert. Tschüss, schöne Nacht noch, schöne Woche. Damit verabschiede ich mich von euch allen. Wir hören uns wieder am nächsten Dienstag hier um 22 Uhr. Tschüss und hier, wie immer, Franz Schubert hier in der Interpretation gesungen von Eberhard Büchner, am Klavier Norman Schettler, vorhin haben wir Brigitte Fassbender gehört. Gute Nacht, das ist der erste Song aus der Winterreise von Franz Schubert, eine der ganz großen Musiken. Tschüss, bis nächsten Dienstag.